Wir haben heute was ganz Besonderes vor. Heute wird es ganz besonders spannend. Und zwar, hast du schon ein Goldding wieder? Halleluja. So, ihr Lieben, dann starten wir durch. Und zwar haben wir heute Abend was Besonderes geplant. Der heutige Abend wird etwas anders ablaufen als sonst. Wir werden nämlich heute Abend ein Original Glory House zusammen erleben. Glory Life House, okay? Das heißt, ihr seid jetzt alle die Teilnehmer des Glory Life Houses. Ja? Wir brauchen ein paar Freiwillige, die sich bekehren und... Genau, oben hat es welche, die sich bekehren können in den Apartments. Ich teile euch mal die Zettel aus. Achso, ja. Und zwar der erste Zettel ist einfach sozusagen, wenn ihr wollt, könnt ihr dazwischen euch mal draufschauen, aber einfach auch für euch zu Hause. Das ist der Ablauf des heutigen Glory Life Houses, sozusagen so wie du jetzt auch, wenn du selber das Glory Life House leiten würdest, wie du das in der Hand haben könntest. Ne? Für dich, das ist also genau das, was ich auch habe sozusagen für heute Abend. Das, ob das das erste ist oder welches, das ist einfach ein Beispieltreffen jetzt. Ne? Also von der Lektion her wird es wahrscheinlich jetzt nicht das erste Treffen sein. Sondern das ist der Ablauf des heutigen Abends. Und dann gibt es einen zweiten Zettel und das ist die Lektion des heutigen Abends. Ja? Das ist auch der Ablauf, bloß in Kurzform. Das ist jetzt eben für dieses spezielle Treffen ausführlicher. Ne? Und zugeschnitten auf das Thema auch. Ne? Genau. Also das sind sozusagen eure Lehrerblätter, die müsstet ihr jetzt nicht vor euch haben, wenn ihr jetzt Glory Life House Teilnehmer wärt, dann hättet ihr diese Zettel jetzt nicht vorliegen, sondern die sind für euch, weil ihr selber auch wieder Lehrer seid, aber letztendlich, Tatjana, du brauchst noch einen Stuhl, hä? Ist noch einer frei, gut. Genau, gebt bei der Tatjana auch noch ein Blatt vorbei, ich hoffe, hast du, gut, okay, super. Das heißt, wir werden also heute Abend, wo ist denn der Dieter jetzt? Der ist gerade noch. Da ist er, genau. Du kannst dich schon bereit machen, weil wir werden also heute Abend praktisch ein Original Glory Life House mal zusammen durchmachen. Das dauert ja insgesamt ohne die hintere Zeit nachher mit Gemeinschaft und so weiter maximal eineinhalb Stunden etwa. Ne? Und dann haben wir am Schluss noch genug Zeit, um drüber zu sprechen. Und dann ist das Ziel das, weil ich möchte, dass wir alle lernen, das ist ja Jüngerschaftstreffen. Jeder soll ja da reinkommen. Heute Abend werde ich jetzt das Glory Life House leiten, aber das nächste Mal möchte ich, dass einige von euch sich diese ganze Sache teilen und insgesamt können wir da acht Posten verteilen, die sozusagen das übernehmen und dann können wir das nächste Mal quasi Glory Life House üben mit euch. Okay, auf die Weise lernt jeder dazu. Auch es ist ja nicht nur für Glory Life House. Selbst wenn du in nächster Zeit kein Glory Life House machst, trotzdem lernst du dann natürlich Dinge auch, wie man in einem Gottesdienst, weil das ist ja wie ein kleiner Gottesdienst im Prinzip, wie man Dinge macht, wie man Dinge sagt, wie man Dinge betet und so weiter und so fort. Ja, auch wie man Dinge lehrt. Ne, die Lektion heute Abend ist der Segen des Gebens. Das passt auch gerade zur Predigt, auch wo ich am Sonntag vor einer Woche gehalten habe nochmal. Das ist so eine Kurzzusammenfassung, nicht der Predigt, sondern das ist eine eigene Lektion, die eben auch grundlagenmäßig auch im Glory Life Basic vorkommt, aber natürlich jetzt wieder ein bisschen neu aufbereitet. Und das ist die Lektion, die etwa 20, 25 Minuten einnehmen wird. Und ansonsten würde ich einfach sagen, starten wir durch. Also der Dieter ist unser Glory Life House Lobpreisleiter heute Abend. Es beginnt mit dem Anfangsgebet, der Leiter betet ein Anfangsgebet, okay. Was heißt das Anfangsgebet? Der Sinn des Anfangsgebetes ist es, die Gegenwart Gottes letztendlich freizusetzen. Ja? Die Verheißung Gottes für seine Gegenwart im Glauben zu proklamieren und die Gegenwart Gottes freizusetzen. Ja? Okay, also ich würde Folgendes vorschlagen jetzt mit den Zetteln. Ja, seid jetzt während des eigentlichen Glory Life Houses nicht zu sehr mit dem Zettel beschäftigt, weil sonst könnt ihr euch nicht richtig auf das Glory Life House an sich einladen. Jeder sollte zwei Zettel haben. Aha, dann fehlt euch noch was. Was fehlt euch denn noch? Ja, ein Zettel ist mit Rückseite und ein Zettel ist ohne Rückseite. Oh. Was fehlt euch? Ihr habt die Lektion nicht. Komisch, aber es müssten eigentlich genügend da sein. Ach so, die sind teilweise doppelt falsch ausgeteilt worden. Ja, nee, da gibt es jemanden, der es noch nicht hat. Wer hat noch keine Lektion? Weil normalerweise, ich habe von allen 20 ausgedrückt. Das müsste eigentlich reichen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Also es müsste eigentlich reichen. Ich habe von jedem 20 ausgedrückt, oder? Oder ist vielleicht eins? Nee, es muss noch ein Einzelzettel sein, das beispielhafte Glory House. Also sind zwei Zettel. Ja, guck mal da, was beim Dieter liegt. Tatjana, guck mal, was da beim Dieter liegt, ja? Nee, das ist meins. Drei, da, was das da ist? Nee, beim Dieter sind das sind der Manuela ihre und ich, genau. Soll ich schnell kopieren? Also wem fällt jetzt einer von beiden Zetteln? Was fällt dir noch? Ja, den hatte mit nochmal für dich. Okay, das kopiert sie. Also hat jeder den Zettel, der doppelt bedruckt ist, hat jeder. Ja, sieben Stück und sie macht sieben. Also sieben fehlen und die werden gerade kopiert. Komisch, dann hat mein Drucker irgendwann versagt, weil ich habe eigentlich genügend gemacht, denke ich, dachte ich. Naja, okay. Ja gut, dann kann sie es kopieren. Also wie gesagt, es geht jetzt während des Abends nicht unbedingt darum, dass du jetzt ständig auf den Zettel schaust, sondern du erlebst jetzt sozusagen das Glory House und hinterher können wir uns dann den Zettel auch anschauen und dann kannst du Fragen stellen zu den einzelnen Abschnitten. Vielleicht tue ich zwischendurch immer kurz sagen, welcher Abschnitt es jetzt praktisch ist, aber einfach das nur so pro forma, weil insgesamt wollen wir natürlich das erleben, wollen wir ja in den Fluss reingehen. Ja, das ist jetzt unser Abend, wo Gott uns dienen will, auch mit Lobpreis und all den Dingen. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir was spielen oder so, sondern ein Theaterstück aufführen oder so, sondern wir wollen das wirklich im Geist zusammen erleben und deswegen kannst du dir die Sachen nochmal anhand von dem Zettel oder schauen wir uns dann die Sachen anhand von dem Zettel nochmal gemeinsam an, kannst du Fragen stellen und dann passt es. Klappt es, Silvi? Nein. Aha. Ja, das geht gar nicht, dann muss man halt zwei, muss man zweimal machen. Nochmal zwei. Oder sie legt es umgekehrt rein. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Der zieht es nicht ein, gell? Mhm. Ja, da muss man halt zwei Einzelne, ich meine, man kann sich ja daheim dann vielleicht nochmal anders ausdrucken oder so. Oder ich schicke es dann eher nochmal rum, dann habt ihr es auch nochmal, dann könnt ihr es euch ausdrucken. Genau, Baby haben wir auch dabei heute, also es ist wie im wirklichen Leben, ne? Gut. Jetzt sind zwei weg. Wie sieht's aus bei euch? Okay, gut. Also es klappt jedenfalls. Gut. Dann schickt man noch jemanden drittes. Habt ihr alle das Zeugnis bekommen vom Sonntag, wo wir mit dem Joshua auf dem Grundstück waren? Konntet ihr es öffnen? Konntet ihr es nicht aufmachen? Also manche konnten es zuerst nicht aufmachen, aber dann, ich kann es auch hier zeigen. Aber normal müsste es schon gehen, wenn du weißt, dass das zweite ist ein Video und das erste ist eine Audiodatei. Also einige haben gesagt, haben auch zuerst eine Mail geschickt, sie können es nicht öffnen. Nach einer Viertelstunde haben sie dann geschrieben, jetzt kann ich es doch öffnen. Also, nicht die Box. Nein, nicht die Box runterladen. Ach, du hast die komplette Box runtergeladen. Ach so. Hat er nicht klar. Ach so. In der App-Box kann man es dann auch machen, aber ich will die Box nicht laden. Ist das so, Tobias? Nee, bei mir ist so. So war es bei mir. Du musst bei der Audiodatei einfach umbenennen und hinter Punkt MP3 machen. Ach, ach so. Ach so. Und bei Media.mp4. Ah ja, gut. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich weiß das auch nicht. Ich habe das zum ersten Mal gemacht mit dieser Box, weil das so große Dateien waren. Deswegen, ich wusste auch nicht, wie das funktioniert. Genau. Aha. Ah, ja, ja, ja. Okay. Also. Jetzt geht doch der dritte weg. Jetzt ist es langsam kritisch da draußen. Drei Leute am Kopierer. Ich würde sagen, schick mal einen wieder rein oder so. Aber es ist gut, dass wir kurz darüber gesprochen haben. Das heißt, ihr könnt die Datei öffnen, indem ihr bei der Audiodatei bei der ersten Punkt MP3 eingebt und bei der zweiten, bei der Videodatei Punkt MP4 eingebt. Ne? Und dann umbenennen. Ihr könnt es einfach, was weiß ich, Joshua.mp3, Joshua.mp4 oder so. Auf dem Laptop. Genau, auf dem Smartphone hat es nicht funktioniert und auf dem Laptop hat es funktioniert. Mhm. Mit dem Öffnen. Bei mir hat es auch ein Smartphone. Okay, aber du hast die komplette Box runtergeladen. Ja, ja, okay, ja. Gut, das ist natürlich was anderes. Ne? Mhm. Ja, aber wenn du es nicht die Box runterlädst, dann müsstest du es auf dem normalen Computer müsstest dann angucken. Mhm. Also ich habe es da, ihr könnt es nachher auf dem Smartphone auch nochmal sehen, wer es noch nicht gesehen hat. Ja, genau, das ist wirklich stark, ja. Super. Gut. Ich weiß auch nicht, ich glaube, die waren jetzt da draußen langsam. Ich glaube, die waren ja eigene Glory Host da am Kopieren. Willst du mal schauen, Andreas? Aber sag mal, Tobias, du weißt doch, wie das Ding funktioniert, oder? Schick mal die anderen wieder rein, komm. Ich glaube, das ist. Weil eigentlich ist es nicht so schwer, mit dem Kopierer zu kopieren. Man muss eigentlich nur was reinlegen und drücken. Ah, super. Sehr gut. Super. Also, teilt es kurz aus, dass jeder seine zwei Zettel hat. Wer braucht noch einen Zettel? Keine Ahnung. Der ist noch übrig. Okay. Jetzt hat jeder zwei verschiedene Zettel, ja? Oder drei sogar. Manche haben jetzt drei, weil es. Silvi, fehlt dir jetzt noch was? Aber du hast kein doppelseitiges. Das sieht ein bisschen komisch. Ah, ja, ja, okay, alles klar. Okay. Ah, ja, ja, okay. Super. Super, gut, dann setzen wir zum Anfang die Gegenwart Gottes frei. Wir haben 2 Minuten laut Plan dafür. Das und dann gehen wir in den Lobpreis, okay? Halleluja. Danke, Vater, jetzt für deine Herrlichkeit und deine Gegenwart hier in diesem Raum, Herr. Wir setzen deine Engel frei, wir setzen deine Wirksamkeit frei, wir setzen deine Kraft frei, Herr. Wir binden jeden anderen Geist, wir nehmen jeden Gedanken unter den Gehorsam gegen Christus gefangen. Wir sagen hier, regiert nichts anderes außer vollkommene Ausrichtung auf dich, Jesus. Herr, wir danken dir, Herr, dass du in unserer Mitte wirkst, Herr, dass du dich in unserer Mitte verherrlichst, Herr. Herr, dass du die Kranken gesund machst, die Gebundenen befreist, Herr, und die Verlorenen errettest. Herr, in Jesu Namen. Wir preisen dich dafür, Herr. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Wo 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Das heißt, er ist hier und wir erleben jetzt seine Gegenwart zusammen. Amen. Dieter. Oh. Oh. Oh, danke, Jesus. Das, wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit. Halleluja, Herr. Danke, Herr, dass du der Kettenzerbrecher und der Teufelszerstörer bist, Herr. Danke, dass jede Kette, Herr, die uns gebunden gehalten hat, jeder Geist, der uns versucht hat, unten zu halten, Herr, dass seine Macht gebrochen ist über uns, Herr. Und dass durch dich, Jesus, Herr, der Weg freigemacht ist, Herr, sodass wir aufsteigen können, Herr, in deine Herrlichkeit. Danke, dass unser Geist erhoben wird in deiner Herrlichkeit, Herr. Halleluja, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Im Namen Jesus erklären wir die vollständige Niederlage, Herr, über jedem anderen Geist, Herr. Über jedem Geist, der uns irgendwie bedrückt hat, unten gehalten hat, unseren Körper geschwächt hat, unseren Körper in irgendeiner Form angegriffen hat. Wir nehmen Autorität über jeden Geist von Erkältung und von Grippe in Jesu Namen. Wir nehmen Autorität über jeden Geist körperlichen Gebrechens und körperlicher Schwäche in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi, Herr. Halleluja. Wir sprechen Freiheit aus hier in diesem Raum. Wir sagen, wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit. Halleluja. Halleluja. Und Vater, wir sprechen Freiheit aus, auch über unseren Gedanken, da wo wir Dinge vielleicht gehört haben oder wo Dinge nicht so gelaufen sind oder wo auch immer uns Dinge beschäftigt haben, Herr, die uns irgendwo beschwert haben, Herr. Da danke ich dir jetzt, Jesus, dass in deiner Gegenwart all diese Dinge vollkommen sich heben und abfallen. Weil die Freude an dir, Herr, ist unsere Stärke, Herr. Die Freude an dir ist unsere Kraft. Halleluja. Wir danken dir, Jesus. Und wir sind für nichts anderes bestimmt, als für deine Freude, Herr. Schicki, schicki Baba. Danke, Jesus. Ah, oh, danke, Jesus. Shakarabasi karalabasi karadadadabasi. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich sehe im Geist, wie Gott einen Pilz entfernt. Ich spreche nicht von einem Champignon oder einem Fliegenpilz, sondern ist jemand hier, der damit was anfangen kann? Irgendwo in deinem Körper eine Pilzgeschichte. Das kann irgendwas sein, es kann sowas wie auf der Lippe sein, es kann aber auch was im Blut sein, es kann was, wo auch immer, Füße, wo auch immer, irgendwas mit Pilz, weil ich habe gesehen, irgendwie im Geist, dass ein Pilz verschwindet. Kann jemand damit was anfangen? Halleluja. Trau dich ruhig, wenn du einen Pilz hast. Oder wenn du ein Pilz bist. Ja, Fußpilz oder was auch immer. Ich kann es nicht sagen, wo es war. Ich habe einfach nur gesehen, dass Gott ein Körper, kann auch Darm, Unterleib, was auch immer, das kann alles sein. Ne? Mund, genau. Ja. Okay. Kann jemand damit was anfangen? Oder du hast vielleicht Symptome, von denen du nicht weißt, dass es ein Pilz ist. Kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, wie sich das alles äußern kann. Aber Jucken, Zwicken, Darmprobleme, was auch immer. Okay, war es nicht beim Docker? Okay, dann beten wir da dafür, weil vielleicht hat Gott genau das in seiner Diagnose. Seit dem Urlaub. Danke, Jesus. Vater, ja, leg einfach deine Hände drauf. Vater, danke in dem Namen Jesus. Herr, wir setzen jetzt deine heilende, deine wunderwirkende Kraft frei in diesem Darm. Und wir danken dir, Herr, wir nehmen Autorität über jeden Pilz, der sich irgendwie festgesetzt hat, da während des Urlaubs, in Jesu Christi Namen, Herr. Und wir sagen, es muss jetzt absterben und weichen in Jesu Namen. Wir stoppen alles, was irgendwie sich gebildet oder gewachsen ist, Herr, was nicht gemäß der Schöpfungsordnung Gottes ist, Herr. Wir sagen jetzt Stopp in dem Namen Jesu Christi. Und wir befehlen dem Darmbereich jetzt in Jesu Namen in die Ordnung Gottes zu kommen. Und wir setzen Frieden frei über diesen Darm. In Jesu Christi Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Wow. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hatte noch jemand einen Eindruck gehabt für Person? Das muss jetzt nicht Heilung sein, das kann auch was anderes sein. Was du gesehen hast, einfach, was Gott tun will. Heute Abend an Einzelnen oder an mehreren. Wenn du einen Eindruck hattest, gib es einfach weiter. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Schön. Ich habe den Eindruck, wir sind am Wochenende wirklich eine Stufe höher gekommen. Und Gott hat uns wirklich eine Stufe höher geführt. Und er sagt wirklich, bewahr das. Und schau nicht wieder runter. Schau nicht wieder runter auf die Umstände. Schau nicht wieder runter auf den Boden. Ich habe gesehen, wie wir alle wirklich unseren Blick erhoben hielten. Einfach nicht wieder runter, nicht wieder auf diese irdischen Sachen, die dämonischen Sachen, alles, was der Teufel so tut. Sondern wirklich, halte deinen Blick oben. Halte deinen Blick ausgerichtet auf Jesus. Halte deinen Blick ausgerichtet auf die Herrlichkeit. Und weigere dich, dich wirklich wieder runterzugehen. Weigere dich, dich von anderen Menschen, von Geistern, von Mächten wieder runterzuziehen. Weil dem Teufel stinkt es natürlich. Aber du und wir sind wirklich bestimmt, oben zu leben. Wirklich unangetouched von diesen Sachen. Wo wir von oben wirklich sprechen und die Sachen verändern sich unten. Aber wo wir nicht, indem wir krümeln, hier dauernd auf der Erde rumkrümeln, da werden sich die Sachen nicht verändern. Sondern wirklich, er sagt, ich bleib oben, bleib oben. Bleib oben, da ist dein Zuhause. Da ist dein Zuhause. Egal, was andere machen, schau nicht auf sie. Auch andere Christen, vollkommen wurscht. Du bist oben. Halleluja. Yes. Yes. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Vater. Danke für deine Gegenwart hier heute Abend, Herr. Danke, dass wir uns wirklich in deiner Gegenwart aufhalten dürfen und dass alles, was hier heute Abend geschieht, dass es wirklich vom Himmel ausgeht, Herr, und dass es sich hier auf der Erde manifestiert, wie im Himmel, so auf Erden. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. In Jesu Namen. Halleluja. Ihr dürft Platz nehmen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Glory Life Haus. Herzlich willkommen. Grüße einfach auch nochmal deinen Nachbarn, wenn du es noch nicht gemacht hast. Drück nochmal jemand neben dir. Sag schön, dass du da bist. Halleluja, schön, dass du da bist. Ich grüße euch auch. Ich grüße euch auch ganz herzlich im Namen unseres Pastors. Mit dem wir im Geist verbunden sind. Pastor Georg Karl. Ja, es ist wichtig. Dem Gründer von Glory Life. Und die Vision von Glory Life besteht ja darin, für alle, die zum ersten Mal da sind, die Vision von Glory Life besteht darin, wirklich die übernatürliche Herrlichkeit Gottes, die Kraft Gottes, seine Liebe, sein übernatürliches Wirken mit all dem, was darin enthalten ist, hier auf der Erde sichtbar zu machen und die Menschen damit zu segnen und ihr Leben damit zu verändern. So wie Jesus gebetet hat, wie im Himmel, so auf Erden. Ja? So wie es im Himmel geschieht, so soll es auch auf Erden geschehen. Und das ist unsere Vision und der folgen wir heute Abend. Amen. Also, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Halleluja. Amen. Und wir gehen jetzt zur Lektion des heutigen Abends. Heute Abend ist unser Thema. Ihr dürft, wenn ihr wollt, dürft ihr mitlesen jetzt heute ausnahmsweise. Aber die Vision des heutigen Abends ist der Segen des Gebens. Das ist das Thema der Lektion des heutigen Abends, der Segen des Gebens. Wichtig ist, das sage ich jetzt in Klammern, für alle, die später selber lehren, das werdet ihr alle sein. Wichtig ist immer, auch beim Lehren, auch bei Lektionen, die du lehrst, ist immer wichtig, alles, was du lehrst, lehre immer in einem Geist des Glaubens und der Ermutigung. Also nie einfach nur Wissen vermitteln, nie einfach nur irgendwelche Punkte abhaken, sondern immer, das Entscheidende ist immer, mische immer diesen Geist des Glaubens und der Ermutigung rein. Ja? Weil alles letztendlich, was das Wort Gottes uns gibt, muss alles im Glauben ergriffen werden und deswegen auch im Glauben gelehrt werden. Ja? Also gerade auch beim Segen des Gebens ist es sowieso offensichtlich, aber bei jedem Thema, es geht immer um Glauben. Okay? Gut, der Segen des Gebens. Wir können auf die Uhr schauen, ob ich es schaffe, in 20 bis maximal 25 Minuten. Also es ist jetzt keine Zeit, um zwischendurch Fragen zu stellen, okay? Das ist nur, weil wir sind jetzt im Glory Life House, ja? Okay, die Fragen kommen alle hinterher, ja? Okay, wir besprechen das alles hinterher. Also, es gibt nach dem Wort Gottes oder von der Bibel her, gibt es einen sogenannten göttlichen Segenskreislauf, durch den Gott uns in allen Bereichen unseres Lebens, das gilt für alle Bereiche unseres Lebens, wirklich überfließend segnen möchte. Und dieser Segenskreislauf wird zum Beispiel beschrieben in Lukas 6, 38, wo Jesus sagt, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Was heißt es? Das heißt, Jesus sagt, wir geben ein bestimmtes Maß von unserer Zeit, von unserer Kraft, von unserem Geld. Wir geben ein bestimmtes Maß von uns selber und er, Gott, wird uns das entsprechende Maß wiedergeben. Und zwar nicht einfach nur das gleiche wieder, sondern dasselbe Maß, aber gedrückt, gerüttelt. Das heißt, so eng zusammengequetscht, wie es nur irgend geht, gedrückt, gerüttelt und überlaufen. Das heißt, mehr als wir, bei weitem mehr, als wir selber investiert haben, werden wir wiederbekommen. Weil wir haben ein Maß investiert, aber dasselbe Maß wird gedrückt, wird nochmal gerüttelt, nochmal gedrückt und läuft auch noch über, wenn wir es zurückbekommen. Das ist die Verheißung oder das kann man auch sagen, ist die Zusage Gottes. Ja, 2. Korinther 9, Vers 6 heißt es, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Geben ist aus der Sicht Gottes, alles was wir geben, von uns selber geben, weggeben, in andere investieren, ins Reich Gottes investieren, in Gott investieren. Alles, was wir geben, ist aus der Sicht Gottes wie Säen. Gott sieht es nicht als Geben, sondern Gott sieht es als Säen. Und Säen, Saat bringt immer Ernte. Amen. Reichliche Saat bringt reichliche Ernte. Okay? Und gleichzeitig gilt, ohne Saat keine Ernte. Amen. Das Grundgesetz des Reiches Gottes, es ist ein wesentliches Grundgesetz des Reiches Gottes oder Grundprinzip, könnte man sagen, steht in Galater 6, 7, ist es so ausgedrückt, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Das Gesetz von Saat und Ernte ist ein grundlegendes Gesetz in Gott, das bis zum Ende der Welt nicht aufgehoben werden wird. Es wurde in der Schöpfung eingeführt. Man kann das nachlesen in 1. Mose 1, Vers 11 bis 12 hat Gott es eingeführt, ja, als er das erste Gras geschaffen hat und die ersten Pflanzen. Ja, da heißt es, und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same wiederum ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Das heißt, Gott hat das Prinzip von Saat und Ernte bereits am dritten Schöpfungstag etabliert. Und seither gilt es, er hat es nach der Sintflut, hat es nochmal ausdrücklich bestätigt, nachdem die Sintflut die Erde verwüstet hatte, hat es danach ausdrücklich bestätigt in 1. Mose 8, 22, wo es heißt, von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte. Das heißt, das Prinzip von Saat und Ernte ist ein allgemeingültiges, ewiges Prinzip. Das funktioniert, ob jemand an Gott glaubt oder ob er nicht an Gott glaubt. Das ist ein Schöpfungsprinzip. Genauso wie zum Beispiel das Schwerkraftprinzip ein Schöpfungsprinzip ist oder das Gesetz der Beschleunigung ein Gesetz der Schöpfung ist. So ist auch das Gesetz von Saat und Ernte, ist ein feststehendes Gesetz. Was ein Mensch sät, wird er ernten. Das ist ein übernatürliches, göttliches Gesetz, das immer funktioniert. Gott selber ist der größte Geber. Ja, er hat sich in der Bibel, insbesondere im Neuen Testament, als der größte Geber überhaupt offenbart. Er hat zuerst gegeben, sagt das Wort. Ja, die Bibel sagt, Johannes 3, 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, der Kern des Evangeliums, des Neuen Testaments, der Kern des Evangeliums, das Kern unserer Erlösung letztendlich, besteht darin, dass Gott, Jesus und damit sich selber das Leben von Jesus hingegeben hat, damit viele Menschen nach dem Prinzip von Saat und Ernte, ja, damit viele Menschen das Leben von Jesus, also das Leben Gottes, das ewige Leben empfangen können. Da sehen wir das Prinzip von Saat und Ernte. Das Saatkorn des Lebens von Jesus ist in die Erde gefallen und das steht in Johannes 12, 24, das Saatkorn muss in die Erde fallen und sterben und dann bringt es viel Frucht. Das heißt, das Saatkorn des Lebens von Jesus ist in die Erde gefallen und hat sich multipliziert in jedem, der Jesus angenommen hat. Dasselbe Leben, das Jesus hatte, als er hier über diese Erde ging und das er davor hatte, als er noch im Himmel beim Vater war. Dasselbe Leben ist uns zur Verfügung gestellt worden durch das Geben Gottes, durch die Hingabe Gottes, indem er sich selber gegeben hat, indem er dieses Saatkorn gepflanzt hat. Das heißt, jeder Einzelne, der von neuem geboren ist und der Jesus in seinem Herzen hat, ist letztendlich das Ergebnis des Gesetzes von Saat und Ernte. Ja? Jesus hat gesät und du und ich, wir sind die Ernte. Amen. Halleluja. Das heißt, die Basis für unser Geben, für den Lebensstil des Gebens, die Basis für den Segen, den wir beim Geben erleben, ist letztendlich sein Geben, das, was er gegeben hat. Ja? Das heißt, wir geben als Antwort, zuerst mal als Antwort auf sein Geben. Von ihm beginnt's. Ich kann es hier nebenher anmalen an den Ding, an die Flipchart. Von ihm her beginnt das Geben. Ja? Das Geben von Gott auf zur Welt. Ja? Das war die Hingabe Gottes, Jesus. Ne? Das war die Hingabe Gottes an die Welt. Das heißt, das Geben geht von Gott aus. Unser Geben ist zu verstehen als eine Antwort auf sein Geben. Ja? Sozusagen als ein Saatkorn für Multiplikation in unserem Leben. Wenn wir, also die wir hier unten sind, wenn wir beginnen zu geben, sei das horizontal anderen Menschen oder Gott wieder zurück nach oben, dann ist es nichts anderes als ein Saatkorn in Multiplikation, die wieder zu uns zurückfließt. Ja? Wir geben Gott der Welt und die Konsequenz ist, das ist dann hier sozusagen das dritte Bild, zuerst Gott zur Welt, Jesus, das zweite ist wir, hier sind wir, andere Menschen, Gott. Und das Ergebnis ist, dass von Gott umso mehr uns wieder zurückgegeben wird, übrigens auch durch andere Menschen. Also man kann auch das Horizontale wieder mit einführen. Ja. Das sind sozusagen drei Bilder, der göttliche, man könnte das nennen, den göttlichen Gebekreislauf oder den Saat- und Erntekreislauf. Ja. Das kommt nachher auch nochmal. Ja. Also ich habe es jetzt ein bisschen vorgezogen. Ja. Ich lehre halt einfach vom Geist geführt. Ja. Also das Bild hätte ich ursprünglich noch ein bisschen weiter hinten gezeichnet, aber es ist egal. Ja. Ich habe es jetzt schon gezeichnet, weil es passt. Ja. Jetzt ist die Frage, was, wenn wir hier sind, als die Empfänger von dem, was Gott uns gegeben hat und wir jetzt selber sozusagen wieder zu Gebern werden, für Menschen und für Gott, dann ist ja die Frage, was geben wir? Es geht ja nicht darum, dass wir alle nochmal ans Kreuz gehen und nochmal das tun, was Jesus getan hat, weil das hat er ein für alle Mal getan als Erlösungswerk für uns. Das heißt, unser Geben bezieht sich offensichtlich auf andere Dinge, als es sich bei Jesus in erster Linie bezogen hat. Also was geben wir? Römer 12, Vers 1 bis 2 ist eine ganz grundlegende Bibelstelle, die schlage ich mal auf, weil die ist auch auf dem Blatt nicht jetzt ausgedruckt, speziell, deswegen schlage ich sie auf und lese sie vor. Römer 12, 1 bis 2. Wo es heißt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das heißt, mit anderen Worten, man könnte auch sagen, grundlegend ist, wir geben uns selbst. Wir geben uns selbst, das ist grundlegend, wir geben uns selbst. Alles, was uns ausmacht, so wie Gott alles, was ihn ausgemacht hat, in diese Welt hineingegeben hat, so geben wir alles, was uns ausmacht, in diese Welt und Gott wieder zurück. Wenn wir das jetzt ein bisschen genauer aufdröseln wollen, dann hätten wir zum Beispiel natürlich, wir geben zum Erstens unsere Liebe. Geben unsere Liebe. Lukas 10, 27. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen. Das ist also das Geben von unserer Seite wieder nach oben, zu Gott zurück. Ja, wir lieben Gott. Das ist die Antwort auf seine Liebe zu uns. Heißt, er hat uns zuerst geliebt. Nicht wir haben ihn zuerst geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Aber unsere Antwort ist, wir lieben Gott. Und das heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Das heißt, unser Geben ist ein Geben nach oben, vertikal, und ein Geben hier unten, horizontal. Liebe ist das Erste, was wir geben. Zweitens, wir geben unsere Zeit. Ja. gibt es auch einige Bibelstellen dafür, unsere Zeit zu geben. Zum Beispiel, interessante Bibelstelle ist Matthäus 5,41, wo diese bekannte Stelle von Jesus ist, wo er sagt, wenn jemand dich bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh noch eine zweite Meile mit ihm. Das heißt, mit anderen Worten, sei immer bereit, deine Zeit zu investieren in Menschen, selbst wenn du es vielleicht vorher nicht vorhattest. Ja. Was jetzt damit nicht heißt, dass wir uns beliebig auslaugen sollen von jedem, aber die extra Meile gehen heißt, okay, immer noch mal bereit sein, eher noch mal ein bisschen mehr zu investieren als das, was wir vorhatten. Ja. Unsere Zeit. Ja. Wir investieren unsere Zeit für die Menschen, zum einen für die Menschen, und wir investieren unsere Zeit auch in die Gemeinschaft mit Gott. Wir haben immer diese beiden Ebenen, zum Menschen, zu Gott. Ist doch gut, dass ich das Bild zuerst gemalt habe. Es war schon vom Geist. zum Beispiel Markus 14,37 sagt Jesus in Gethsemane, sagt er zu den Jüngern, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Mit anderen Worten, seid ihr nicht mal bereit, eine Stunde Zeit in Gemeinschaft, im Gebet mit mir zu verbringen? Ja? Waren sie offensichtlich nicht, weil sie unter einem anderen Geist zu dem Zeitpunkt noch standen. Sie waren auch noch nicht erlöst, sie waren nicht von neuem geboren. Aber wir haben ja den neuen Geist Gottes, das neue Leben in uns, Jesus in uns, und somit sind wir fähig, durch den Heiligen Geist Zeit mit Gott zu verbringen. Wir investieren Zeit in unsere Beziehung zu Gott und wir investieren Zeit in andere Menschen. Ja? Das ist unsere Investition, das ist unser Geben. Ja? Auf der gleichen Ebene ist auch der dritte Punkt, wir geben unser Gebet. Ich sage übrigens nicht, dass die Liste, die ich euch jetzt hier gebe, was das Geben angeht, dass die vollständig ist, und nur einige wesentliche Punkte rausgegriffen. Also wir geben unser Gebet für andere. 1. Timotheus 2,1 sagt Paulus in der Elberfeld-Übersetzung, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Ja, das heißt, wir geben unser Gebet für andere Menschen. In der Fürbitte geben wir Zeit und Gebet für andere Menschen hin. Okay? Und dann ein letzter und natürlich nicht weniger wichtiger Punkt ist, wir geben unser Geld. Das heißt, gemäß dem Wort Gottes, Matthäus 6,33 heißt es ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Wir geben unser Geld für die Bedürfnisse und für die Projekte des Reiches Gottes. Ja? Ein gutes Beispiel dafür ist die Sammlung von Paulus für Jerusalem in 2. Korinther 9. Da hat Paulus gesammelt für die Gemeinde in Jerusalem, weil sie Dinge gebraucht haben. Es war sein Projekt sozusagen, es war Projekt Jerusalem, ja, so wie wir zum Beispiel Projekt Kenia, Uganda jetzt haben, wieder für Anfang nächsten Jahres. Ja, so hat Paulus für Jerusalem gesammelt und er hat gesagt in 2. Korinther 9,7, jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Das heißt, er hat die Korinther aufgefordert, einfach ihr Geld zu investieren in dieses Jerusalem-Projekt. Das er hatte, er ist ja dann hingereist, um das dann hinzubringen. Ja. Er hat also die Korinther motiviert, in dieses Jerusalem-Projekt zu investieren, zu geben. Also für die Bedürfnisse und Projekte des Reiches Gottes geben. Wann immer du gibst, hast du immer im Hinterkopf, dass wenn du gibst, wird dir wieder gegeben werden. Das heißt, du gibst nicht einfach nur irgendwas, es ist nicht nur eine moralische Verpflichtung zu geben, sondern es ist ein Glaubensprinzip. Das muss man immer wieder dazu sagen. Geben ist ein Glaubensprinzip. Du baust damit auf das Wort Gottes und auf die Verheißung Gottes, dass wer gibt, dem wird gegeben. Ja? Das ist also nicht einfach nur eine moralische Sache, ich gebe jetzt, so nach dem Motto, okay, da wo es mir moralisch am wichtigsten erscheint, da gebe ich hin, nein, sondern ich gebe, weil ich das Prinzip von Saat und Ernte verstanden habe und weil ich das Wort Gottes glaube, dass mir die Verheißung gibt, dass wenn ich in die Projekte und Bedürfnisse des Reiches Gottes investiere, dann wird mir alles andere, auch was meine eigenen Bedürfnisse angeht, zufallen, gemäß Matthäus 6,33. Deswegen gebe ich im Glauben. Das zweite ist, die zweite Verheißung beim Geben von Geld ist das Geben für Bedürftige. Da gibt es eine andere Verheißung vom Wort Gottes, nämlich Sprüche 19,17, wo es heißt, wer dem Armen gibt, leiht dem Herrn und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Das heißt mit anderen Worten, wenn du einem bedürftigen Menschen etwas gibst, kannst du davon ausgehen, dass Gott dafür sorgt, dass das, was du gegeben hast, wieder zu dir zurückkommt. Auf dem Geben an Bedürftige liegt nicht die Verheißung der Multiplikation, so wie beim Saatkorn, ja, sondern da liegt die Verheißung, wer dem Armen gibt, leiht dem Herrn. Ja, und wie von euch wissen, wenn man irgendjemand was leiht, dann bekommt man das wieder zurück, was man geliehen hat. Meistens. Bei Gott funktioniert's. Gott ist kein säumiger Zahler. Ja. Also, wer dem Armen gibt, leiht dem Herrn und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Wer für die Bedürfnisse und Projekte des Reiches Gottes sät, für den gilt Matthäus 6,33, dem wird alles, was er selber braucht, zugetan werden. Und für den gilt auch die Verheißung, die habe ich jetzt gar nicht auf dem Blatt drauf, aber für den gilt auch die Verheißung von Saat in einen guten Boden, wo Jesus sagt, Matthäus 19 ist es, glaube ich, wo Jesus sagt, wer in einen guten Boden investiert, der wird hundertfache Ernte davon empfangen. Ja, also das ist die Verheißung der Multiplikation. Und der dritte Bereich des Gebens von Geld, wo wir hineingeben, ist, wir geben für das Vorratshaus. Ja, das ist ein dritter Bereich, das ist ein eigener Bereich mit einer eigenen Verheißung. Das Vorratshaus, das heißt, es ist unsere Gemeinde. Da spricht die Bibel von dem Haus, aus dem du deine im neuen Bund ja in erster Linie geistliche Nahrung beziehst. In dieses Vorratshaus gibst du, und Malachi 3,10 sagt dir sogar, da darfst du sogar Gott prüfen, ob er das nicht bestätigen wird, beziehungsweise ob er dich nicht entsprechend segnen wird, wenn du das tust. Was heißt Malachi 3,10? Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Also nicht irgendwohin. Der Zehnte gehört nicht dem Bedürftigen. Der Zehnte gehört auch nicht in das Projekt für Afrika, sondern der Zehnte gehört in das Vorratshaus, aus dem du deine Nahrung empfängst. Weil das ist das Prinzip. Gott sagt, bring den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Damit dein geistliches Vorratshaus all die Dinge tun kann, die es tun muss, damit du geistlich ernährt wirst. Die werden durch deinen Zehnten sichergestellt. Und er sagt dann, die Verheißung ist, prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Mit anderen Worten, prüft doch mich darin, ob ihr, wenn ihr treu und kontinuierlich, und da ist jetzt nicht nur von 3 Monaten die Rede, sondern wirklich lebenslänglich den Zehnten gebt, prüft mich doch darin, ob ich euch nicht eben überfließend segnen werde. Ja. Das ist übrigens die einzige Verheißung, das kann man dazu sagen, die einzige Verheißung in der Bibel, wo Gott sagt, prüft mich. Bei vielen anderen Sachen sagt er, Jesus zum Beispiel sagt zum Teufel, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Also er sagt, spring runter. Sagt er, nee, ist nicht die Prüfung, wie man Gott prüfen kann. Ich spring vom Dach runter und dann prüfe ich Gott, ob er mit mir ist. Das ist nicht die Art von Prüfung, die Gott akzeptiert. Aber beim Zehnten sagt er tatsächlich, du kannst mich prüfen. Ja? Das heißt, da ist sich Gott so sicher, dass wenn Menschen das tun, dass dieses Prinzip von Saat und Ernte zu ihren Gunsten wirkt, weil es ja nicht irgendwo hinfließt, sondern in das Vorratshaus fließt, ist sich Gott so sicher, dass es zum bleibenden Segen für sie selber führen wird, dass er sagt, ja, darin könnt ihr mich prüfen. Ja. Wie gesagt, nicht nach 3 Monaten sofort sagen, oh, jetzt habe ich 3 Monate den Zehnten gegeben und ich bin immer noch nicht Millionär. Das ist natürlich nicht das, was da verheißen ist, sondern es ist die Verheißung auf dem Kontinuierlichen. Wenn du über Jahre zurückschaust, wirst du feststellen können, dass Gott dich zu segnen oder dass Gott dich segnet und dass Gott dich zu Wohlstand bringt und auch in, nicht nur im finanziellen, sondern auch in anderen Bereichen deines Lebens dich segnet, weil du einfach dich für den Glauben an dieses Prinzip Gottes entschieden hast. Ja. Der Zehnte ist also eine Glaubenssache, ist nicht eine Sache des Gesetzes, sondern es ist eine Sache des Glaubens. Ich gebe meinen Zehnten, weil ich Gott glaube. Ja. Ich gebe nicht meinen Zehnten, weil ich, wenn ich es nicht tue, verdammt bin oder so irgendwas. Ja, das wäre verkehrt. Sondern ich gebe meinen Zehnten, weil ich Gott glaube, dass er zu seinen Verheißungen steht. Und weil es sein Prinzip ist. Ja, dahinter steckt immer übrigens bei all diesen Verheißungen, auch bei der Verheißung des Säens, hundertfache Ernte, bei der Verheißung des Gebens für Bedürftige, ich werde zurückbekommen, was ich gebe, bei der Verheißung des Zehnten, bei all diesen Verheißungen steckt immer das Prinzip von Saat und Ernte dahinter. Ja. Weil Gott sagt letztendlich immer, wenn du säst, wirst du ernten. Wenn du den Zehnten säst, dann wirst du das ernten, was das Wort Gottes sagt, was die Verheißung des Zehnten ist. Wenn du Saatkörner säst in die Projekte Gottes oder auch über den Zehnten hinaus ins Vorratshaus, kann auch Saatkorn hineingehen. Also wenn du über den Zehnten hinaus Saatkörner säst, weil die Saatkörner sind ja über den Zehnten hinaus. Wenn du da säst, dann kannst du mit einer mindestens hundertfachen Ernte rechnen. Das ist die Verheißung. Wenn du den Bedürftigen gibst, dann kannst du damit rechnen, dass Gott dir wieder zurückzahlt, was du gegeben hast. Das sind einfach die Verheißungen, die auf den einzelnen Arten des Gebens liegen. Ja? Das heißt letztendlich, du kannst so sagen, die Antwort Gottes auf unser Geben, ja, ist göttlicher Wohlstand in allen Bereichen unseres Lebens. Nicht nur im finanziellen Bereich, sondern in allen Bereichen unseres Lebens. Ja? Und da ist natürlich gewaltig die Verheißung in 2. Korinther 9, Vers 6 bis 11. Ich habe neulich auch darüber gepredigt. Und diese Verheißung gilt für alle Bereiche deines Lebens, wenn du entsprechend gibst. Wo er sagt, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber, und jetzt sind wir bei dem, was von Gott kommt, Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit, und jetzt kommt das Ziel, was göttlicher Wohlstand aus der Sicht Gottes ist, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt. Das heißt, damit ihr, wenn es um Finanzen geht, damit ihr zu jedem Zeitpunkt euch alles leisten könnt, was euer Bedürfnis ist, ohne knausrig sein zu müssen. Ja? Genauso gilt es natürlich für andere Bereiche, damit du immer genügend Zeit hast für all das, wozu Gott dich berufen hat. Damit du immer genügend gute Beziehungen hast, die du brauchst, um einfach ein glückliches und erfülltes Leben zu leben. Damit du immer beruflich einfach on top bist und einfach ein glückliches Leben auch beruflich führen kannst, weil das ist auch ein Teil des Wohlstandes, ja, dass du zufrieden bist. Heute habe ich bei einer Umfrage mitgemacht, rief jemand an und sagte, ich ruf an, mache eine Umfrage zum Thema Lebensgefühl und Einstellungen in Deutschland. Es war wirklich interessant, weil sie hat dann immer gefragt, die ganzen Punkte so, Familienleben, wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben, sehr zufrieden und so weiter. Und ich habe halt immer sehr zufrieden. Die war selber total aufgebaut am Schluss, weil ich dachte, das ist ja mal, und ich konnte ein Erzeugnis von Gott natürlich geben, das konnte ich auch reinbringen und so weiter. Das war interessant. Ich glaube, das war vom Geist, dass ich mitgemacht habe. Zuerst habe ich ein bisschen gezögert, aber dann war's doch gut. Das heißt, das ist der göttliche Wohlstand, dass du in allen Bereichen deines Lebens wirklich sagen kannst, jawohl, ich habe alles, was ich brauche und noch mehr darüber hinaus. Ja? Das heißt, dass du in allem, alle Zeit, alle Genüge hast und noch dazu überreich bist deinerseits zu jedem guten Werk. Das heißt, auf Finanzen bezogen zum Beispiel, dass du jederzeit fähig bist, ins Reich Gottes zu investieren, zu geben oder dich einzusetzen und hineinzusäen in Projekte des Reiches Gottes, so wie der Heilige Geist dich dirigiert, ohne dass du sagen musst, oh, kann ich nicht. Ja? Und dass du sogar nicht nur geben kannst in die Projekte des Reiches Gottes, sondern dass du überfließend geben kannst. Das ist das göttliche Maß an Wohlstand, dass du tatsächlich überreichlich geben kannst in das, worum Gott dich bittet, wohinein du geben sollst. Und das finanziell, aber auch zeitlich, kräftemäßig, persönlich, worum auch immer es geht. Göttlicher Wohlstand heißt in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überreich sein, zu jedem guten Werk. Halleluja. Das ist die Verheißung Gottes, die er dir gegeben hat, wenn du seinem Wort glaubst und wenn du eintrittst in diesen Kreislauf des Gebens und Nehmens. Hier, das ist, was von Gott zu dir zurückfließt. Gott hat investiert, du gibst wieder als Antwort, horizontal, vertikal. Und die Konsequenz ist, dass überfließend von oben, und Gott wird auch andere Menschen benutzen, um dich zu segnen, definitiv, ja, dann musst du auch dankbar sein und es erkennen und nicht sagen, oh, das wäre doch nicht nötig gewesen oder sowas. Ja? Nee, sondern sagst du, danke Vater, das ist wieder eine Ernte für meine Saat. Weißt du, das Problem ist, die Leute, die immer sagen, wäre doch nicht nötig gewesen, das sind die, die selber am wenigsten geben, weil deswegen haben sie nämlich ja nicht das Bewusstsein, dass sie verdient haben, dass ihnen was gegeben wird. Und deswegen ist es ihnen dann peinlich, wenn sie was geschenkt bekommen, weil sie sagen, warum wird mir was geschenkt, ich gebe ja nie was. Unbewusst, verstehst du, was abläuft. Aber wenn du gelernt hast, ein großzügiger Geber zu sein, dann wirst du auch lernen, ein großzügiger Empfänger zu sein. Das heißt, dankbar anzunehmen, was Gott dir auch durch andere Menschen geben will. Halleluja. Amen. Das ist ein gewaltiger, starker Lebensstil. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite ist es der Gegenentwurf zu dem, wie die meisten Leute in der Welt denken, aber es ist tatsächlich das, wonach sich eigentlich alle in der Welt in Wirklichkeit sehnen. Weil wer sehnt sich nicht danach, in allem, alle Zeit, alle Genüge zu haben und überreich zu sein zu jedem guten Werk? Geben macht Spaß. Großzügig zu geben macht noch mehr Spaß. Segen zu empfangen macht auch Spaß. Ich weiß nicht, was mehr Spaß macht, geben oder empfangen. Paulus sagt eigentlich, geben macht sogar noch glücklicher als nehmen. Ja? Apostelgeschichte 20, 31. Ja? Aber auf jeden Fall kann ich dir nur empfehlen, einfach Ja zu sagen zu diesem Lebensstil des Gebens, den Gott dir anbietet, und einzusteigen und zu beginnen, da wo du jetzt stehst und mit dem, was jetzt deine Möglichkeiten sind, nicht mit irgendwas, was du jetzt nicht hast, aber mit dem, was du jetzt hast, zu beginnen und wirklich in diesen Lebensstil des Gebens im Glauben einzutreten. Amen. Und dafür bete ich jetzt einfach zum Schluss für euch. Halleluja. Seid ihr bereit? Halleluja. Vater, ich danke dir für deine wunderbaren Verheißungen. Ich danke dir für die Verheißungen deines Wortes, die uns zusagen, Herr, wenn wir geben, dann wird uns gegeben werden, Herr. Ich danke dir für die Wahrheit deines Wortes. Ich danke dir, Herr, dass du der bist, der es vorgemacht hat, Herr, dass du uns zuerst gegeben hast und dass wir bereits jetzt, indem wir so viele Christen bereits sehen auf dieser Welt, sehen, dass dein Geben funktioniert hat, Herr. Dass deine Gabe sich multipliziert hat, Herr. Herr, du hast es vorgemacht und so wie dieses eine Saatkorn, Jesus Christus, vor 2000 Jahren gesät, bereits millionenfache Frucht gebracht hat, Herr, so glauben wir, dass jedes Saatkorn, das wir säen, Herr, dass es millionenfach Frucht bringt, Herr. Sei es finanzielles Saatkorn, sei es zeitliches Saatkorn, sei es Saatkorn des Einsatzes von persönlicher Kraft, was auch immer es ist, Herr, wir glauben dir, Herr, dass jedes der Saatkörner, die wir säen, unendliche, ewige, dauerhafte Frucht bringt, Herr. Und Vater, im Namen Jesus setze ich in jedem Einzelnen hier den Glauben frei, Herr, wirklich ein fröhlicher Geber zu sein, Herr. Und ich binde in dem Namen Jesu Christi jeden Geist des Mangels, jeden Geist der Angst, auch jeden Geist der Angst, Mangel zu haben. Ich breche in dem Namen Jesu Christi jeden Geist der Armut, jede Verstrickung in Armut. Und Vater, im Namen Jesus setze ich Freude frei und ich setze Freiheit frei, Herr, wirklich im Geist des Gebens und des Überflusses und der göttlichen und übernatürlichen Versorgung im Glauben zu leben, Herr. Ich danke dir, dass deine Verheißung gilt, Herr. Wenn wir dein Reich an erste Stelle setzen, Herr, dann wird uns alles andere hinzugetan werden. Danke dafür, Jesus. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Je nachdem, was für eine Lektion du lehrst, käme jetzt eigentlich an der Stelle der Bekehrungsaufruf. Aber ich glaube, jetzt an der Stelle würde ich jetzt in dem Fall sagen, macht es eigentlich Sinn, das Geben in die Praxis umzusetzen und eine Sammlung einzunehmen. Amen. Halleluja. Also machen wir das doch einfach. Du hast die Verheißungen gehört, die auf deinem Geben liegen. Also frag den Heiligen Geist. Heute Abend, du hast jetzt die Möglichkeit, finanziell zu geben. Wo ist eigentlich der Eimer? Oh, hat niemand den geholt? Ah, da hinten stehen. Okay. Bring's ihn kurz rüber. Sind da auch Verpflichtungserklärungen drin? Ist leer. Dann hol einen vom Saal. Ja. Du hast die Verheißung gehört. Du weißt also, jedes Saatkorn, das du säst, du kannst, auch in dem Glory House übrigens, können Leute den Zehnten natürlich geben, in den Eimer auch, wenn sie das wollen. Wobei es immer sinnvoller ist, natürlich das zu überweisen, weil du deine Spendenbescheinigung bekommst und das am Ende des Jahres absetzen kannst. Und außerdem, weil es einfacher ist, um deinen eigenen inneren Schweinehund zu überwinden, weil wenn du jeden Monat das neu überweisen musst, dann musst du dich jeden Monat neu überwinden. Wenn du einmal einen Dauerauftrag machst, dann ist die Sache klar. Also einfach um deiner selbst willen ist es meistens ein bisschen einfacher, aber man kann natürlich auch den Zehnten hineinlegen. Ansonsten kannst du Saatkörner hineinsetzen, die über den Zehnten hinausgehen und die wirklich diese Verheißung haben, der hundertfachen Ernte. Du kannst Erstlingsfrucht hineinlegen, ja, in den Eimer. Was ist die Erstlingsfrucht? Die Erstlingsfrucht ist immer die erste Gehaltserhöhung, die du in einem Jahr bekommst oder den ersten Zuwachs in einem Jahr, den du bekommst. Ja. Das ist die Erstlingsfrucht. Ja. Auch das kannst du in den Eimer hineintun. Und du kannst, wie gesagt, das weißt du ja, eine Verpflichtungserklärung ausfüllen oder du kannst in Bar geben. Und Halleluja. Genau, ich gebe es dann durch, kannst du ausfüllen und dann geben wir es durch. Halleluja. Danke, Jesus. Frag einfach den Heiligen Geist. Und ich glaube, ich war gut von der Zeit, 20 Minuten, ja. Halleluja. Halleluja. Okay, wir geben es durch, ne? Das ist schon ein Impuls. Ja. Gut, wenn ich später die. Das muss man halt sehen, damit das Album halt ist. Ne? Das muss man halt im Einzelfall entscheiden. Okay. Tatjana zieht schon ihr Smartphone raus. Tust du schon gleich online geben, oder? So wie in Amerika. In Amerika geben alle immer online gleich. Nur noch per Mausklick. Okay, achso, noch besser, dann überweist jetzt Daimler Benz eine kleine Spende. Ja. Yeah. Das tut gut. Geht bei deiner Benz. Okay, wir sind durch. Halleluja. Danke, Vater, für jeden einzelnen Geber, Herr. Danke, Herr. Herr, dass dieses Saatkorn, Herr, von dir genommen wird und Frucht bringt, und zwar 30, 60, 100-fach und darüber hinaus. Danke, Herr, dass die Verheißung des Zehnten gilt, Herr. Danke, Vater, Herr, dass die Verheißung für die Erstlingsfrucht gilt, Herr. Danke, dass die Verheißung des Säens gilt, Herr. In dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Und Jesus hat das Saatkorn seines Lebens in diese Welt investiert, damit jeder, wie wir gerade gehört haben, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und wenn du heute Abend hier bist und du hast noch nicht Jesus wirklich dieses Saatkorn für dich aufgenommen und du hast dich noch nicht auf dieses Saatkorn berufen und du hast noch nicht eine bewusste Entscheidung getroffen, wirklich sein Angebot des neuen Lebens anzunehmen und du hast nicht diese Gewissheit in deinem Inneren, dass du von neuem geboren bist und dass wenn du heute sterben würdest, dass du in den Himmel gehen würdest, dann wollen wir jetzt für dich einfach noch persönlich beten und dann darfst du einfach mal kurz deine Hand heben und dann werden wir einfach für dich persönlich beten. Und jetzt darfst du einfach mal deine Hand heben. Ja, Halleluja, okay. Und je nachdem, wie es ist, auf jeden Fall, wie du den Eindruck hast, sagst du, okay, jetzt beten wir einfach alle für diejenigen, die ihre Hand gehoben haben. Dann kommt ihr in die Mitte und dann stehen wir alle auf. Dann segnen wir euch, beten für euch. Betest das Übergabegebet vor. Lass es sich nachbeten. Das übrigens habe ich nochmal gesehen, hier bei mir in dem Buch ganz hinten ist ein Übergabegebet drin. Also wenn manchmal Leute unsicher sind, was für ein Übergabegebet soll ich denn sprechen oder wie sieht es aus? Das allerletzte von dem Buch, Seite 354, ist ein Übergabegebet. Soviel ich weiß, ist glaube ich auf dem Flyer, den du gemacht hast, Manuela, ich komme nicht automatisch in den Himmel, ist auch ein Übergabegebet drauf. Also wenn du Inspiration brauchst für ein Übergabegebet, das sind so Übergabegebete, wo die wesentlichen Punkte enthalten sind. Wesentliche Punkte beim Übergabegebet sind immer zum einen, dass Leute sagen, dass sie das Angebot von Jesus annehmen, dass sie ihn einladen in ihr Herz als ihren persönlichen Herrn, dass sie um Vergebung bitten für alles, wo sie gegen Gott gesündigt haben, für alles, was sie falsch gemacht haben, dass sie die Vergebung in Anspruch nehmen und dass sie den Heiligen Geist einladen, dieses neue Leben in ihnen jetzt wirksam werden zu lassen. Ja. Und auf der Basis kannst du ihnen dann die Hände auflegen und kannst ihnen das neue Leben zusprechen und kannst dann auch im Anschluss an das Glory Life House treffen, kannst du Adressen austauschen, kannst du Telefonnummern austauschen, kannst du einfach weiter den Kontakt mit ihnen aufrechterhalten. Ja. Okay, ansonsten wäre dann praktisch jetzt an dieser Stelle im Glory House, wenn jetzt sich alle bekehrt haben und das neue Leben empfangen haben, wovon ich jetzt mal ausgehen glaube, dann ist praktisch der nächste Punkt ist der, dass wir einen Aufruf machen und sagen, wer ist heute Abend hier, der in seinem Körper oder auch in seiner Seele Dinge hat, von denen er Befreiung braucht oder Heilung braucht, insbesondere wenn für dich noch nicht gebetet wurde in dieser Sache, dann werden wir einfach dir jetzt anbieten, für dich zu beten und dich zu segnen und dir die Krankheit oder die Bindung in deiner Seele raushauen. Und das machen wir jetzt einfach auch gleich, weil ich denke, dass auch der ein oder andere das brauchen kann. Halleluja. Also wenn du, wer spürt einfach, dass in oder wer weiß einfach, dass er körperliche Heilung braucht oder eine Freisetzung auch in der Seele, irgendetwas, wo du sagst, ja, ich glaube einfach, wenn ihr mir jetzt die Hände auflegt zusammen, dann wird die Sache erledigt werden. Melde dich einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5. Halleluja. Noch jemand ohne? Okay. Gut, dann machen wir es jetzt einfach so. Dann dürft ihr 5 in die Mitte kommen. Und wir machen es dann auch in dem Glory House. Oh, Vorsicht, das tut man nicht. Wir machen es auch im Glory House so, dass wir schauen, wer auch von den anderen, die da sind, mit einsetzbar ist, sodass nicht du als Leiter für alle jetzt beten musst, die nach vorne kommen. In dem Fall sind es jetzt 5 Leute. Das heißt, wir schauen einfach, wer betet noch mit? Okay, Valerie, 1. Irina, 2, 3, 4. Wer noch? Wer hat sich gemeldet? Okay, Silke, kommst du noch? 5. Dann haben wir 5 Leute, die beten. Dann passt es für jeden. Okay, sucht euch einfach jemanden, geht auf jemanden zu. Fragt sie kurz, was das Problem ist, was der Punkt ist, wofür ihr Gebet braucht. Okay. Genau, Halleluja, super, geht schon auf, muss ich gar nichts tun, ist auch gut. Halleluja, danke Jesus. Einfach kurz fragen, was das Problem ist, ihr wisst ja, wie es läuft, keine langen Gespräche oder so, sondern das ist jetzt auch wieder wirklich die Gelegenheit, da fehlt noch jemand, okay, also, wo fehlt noch jemand? Also Tobias, okay. Das ist also nicht die Gelegenheit für lange Gespräche, sondern es ist die Sache, wirklich kurz und knackig zu fragen, wo liegt das Problem? Dann zu fragen, darf ich die Hand auflegen auf die Stelle oder darf ich da reinsprechen, was auch immer. Und dann geht's los, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Die anderen, die jetzt niemand haben, für den sie beten, beten einfach im Geist mit. Halleluja. Danke, Vater. Okay. Danke, Vater. Danke, Vater, jetzt für deine heilende, wunderwirkende Kraft überall hier im Raum, Herr. Danke für deine freisetzende Kraft, Herr. Danke, Herr, für Wunder, die jetzt im Raum sind. Herr, danke, dass Rücken in die Ordnung Gottes kommen, Herr, Bandscheiben in die Ordnung Gottes kommen, Sehnen, Nerven, Bänder, Organe in die Ordnung Gottes kommen, Herr, in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Danke, Vater, dass sich Dinge in Körpern, die nicht hineingehören, jetzt auflösen in Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, dass sich Gewebe neu bildet, wo es sich neu bilden muss. Herr, danke für deine kreativen Wunder, die jetzt hier im Raum sind, in Jesu Christi Namen. In Jesu Christi Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Vater, in dem Namen Jesus segne ich jetzt die Petra, Herr, und ich befehle diesen Zysten einfach, sich vollständig aufzulösen in ihrem Körper, Herr. Alle dieses Zellwachstum, Herr, das nicht in diesem Körper gehört, Herr. Vater, danke, dass du es jetzt auflöst. Danke für deine Herrlichkeit, die jetzt Petra überschattet, Herr. Danke, Herr, dass nicht nur das Wachstum gestorben ist, Herr, sondern dass sie diese Zysten auflöst, Herr, und dass nichts mehr davon übrig bleibt. In Jesu Christi Namen. Danke, Vater, danke, dass dieser gesamte Körper gestärkt und gekräftigt wird, Herr. Das Immunsystem, Herr, auch der Körperhaushalt 100% in Ordnung zurück. In Jesu Christi. Danke, Vater. Danke. Danke. Oh, danke, Herr, für deine wunderwirkende Kraft, Herr, überall hier im Raum, Herr. Danke, Herr, für die Wunder, die sich freisetzen, Herr. Danke für Heilung, die fließt, Herr. Danke für Befreiung, die fließt, Herr. In Jesu Christi Namen. Danke dafür, Vater. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Und jetzt dürft ihr testen. Wenn ihr es testen könnt, testet jetzt einfach, was passiert ist. Testet einfach, was sich verändert hat, wenn man es testen kann. Wenn man es nicht testen kann, dann stell dich im Glauben drauf, dass es passiert ist und gib uns einfach dein Zeugnis weiter. Wunder@glorylife.de. Ja? Wunder@glorylife.de. Halleluja. Halleluja. Aber wo du es testen kannst, test es jetzt einfach. Halleluja. Wer hat jetzt getestet und festgestellt, dass sich was verändert hat? Meld dich einfach mal, wenn sich bei dir jetzt was verändert hat. Bei dir? Okay, bei dir auch. Halleluja. Bei wem hat sich jetzt noch spürbar was verändert? Halleluja. 1, 2. Wer noch? Danke, bei dir auch. 3. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Gib mir Jesus die Ehre für alles, was er bereits bewirkt hat. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt darf die Milada einfach mal Zeugnis geben, was bei ihr passiert ist. Und wer sonst Zeugnis geben möchte, darf das auch tun. Was ist bei dir passiert, Milada? Also ich habe im Bauch so Schmerzen. Also es war wirklich Schmerz. Irgendwie so Druck und Schmerz. Yeah. Und dann war auf einmal was weg. Halleluja. Wer hat für dich gebetet? Tatjana. Tatjana hat gebetet und jetzt ist alles weg. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Wer hat sich noch gemeldet? Was bei dir, Dieter, was ist bei dir passiert? Ich habe eine Zerrung im rechten Handgelenk und Sehnen und gehabt, genau. Und da habe ich gemerkt, wie richtig Kraft reinkommt jetzt. Wow. Und es ist so gut wie weg, das Ganze. Halleluja. Ja, ja. Preis den Herrn, Amen. Heilung fließt und es verschwindet vollständig. Was ist bei dir passiert? Ich hatte oben in der Schulter hatte ich so einen eingeklemmten Nerv gestern. Ja, genau, und es hat richtig wehtan und jetzt hat er mich betet und jetzt ist es weg. Wow, Halleluja, danke Jesus für deine Wunder. Ja, ich hatte auf der linken Seite in der Bandscheibe seit ein paar Tagen also ziemlich Schmerzen, habe einmal eingerieben. Und heute Abend, als ich hergekommen bin, war der Schmerz schon ein bisschen erträglicher. Und jetzt ist er eigentlich ganz weg. Halleluja! Amen! Danke, Jesus! Wow, geben wir mal Jesus die Ehre. Die wunderwirkende Kraft Gottes ist in unserer Mitte am Wirken. Halleluja! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Halleluja! Zu eurer Ermutigung habe ich noch ein kleines Zeugnis. Ihr dürft euch hinsetzen. Ich habe noch ein Zeugnis, das einfach auch reingekommen ist. Auch das kann man im Glory House, kann man immer mal wieder auch ein Zeugnis, das sonst auch von der letzten Woche zum Beispiel oder vom letzten Treffen, weil es kommen ja immer wieder auch Zeugnisse erst im Nachhinein. Was passiert ist, nicht alles kann man ja sofort testen. Ja, deswegen einfach zur Ermutigung. Wir sind jetzt also praktisch schon bei dem Teil nach dem Gebet für Kranke und Gebundene beim letzten Teil. Wir sind bei Punkt 8 jetzt. Zeugnisse, die direkt oder in den Wochen davor passiert sind. Hier ein Zeugnis hat mir der Dieter geschickt, ja, von seiner Tochter Christina. Und die Christina hat aus Heidenheim eine Frau mitgebracht gehabt vor einigen Wochen, die sich auch bekehrt hat. Ne? Genau, Astrid hat für sie gebetet. Kerstin, die Gebet und die Salbung bekommen hat, war heute beim Arzt und hat uns das Ergebnis der Blutuntersuchung bekommen. Was hatte sie gehabt? Krebs, oder? Alles drin gewesen. Vergiftung, Organe. Okay. Ganzen Blutwerte waren durcheinander. Am Ende. Okay, war heute beim Arzt, also das ist von heute das Mail, war heute beim Arzt und hat das Ergebnis der Blutuntersuchung von letzter Woche bekommen. Also letzte Woche haben sie Blutuntersuchung gemacht. Es ist alles völlig im Normbereich. Keine Opiate von den Schmerzmitteln mehr nachzuweisen und sonst auch nichts mehr. Sie ist absolut überwältigt, weil ihr die Ärzte eigentlich keine große Lebenschance mehr gegeben haben. Hammer. Ist der Hammer, ne? Stark. Der Arzt, ist der Hammer, ne? Woo! Halleluja. Der Arzt sagte, dass er das nicht verstehen würde. Hier gibt es das frühere Blutbild und das jetzige. Klar nachweisbare übernatürliche Heilung. Sie wird das noch alles zusammenstellen. Jetzt ist sie gar nicht mehr zu bremsen. Amen. Halleluja. Ein Grund, Jesus zu feiern. Halleluja. Also Gott tut Wunder in diesem Glory House Treffen, wie ihr seht, und Wunder bei Glory Life in unserer Gemeinde. Deswegen lade ich euch ganz besonders herzlich ein, einfach am kommenden Sonntag bei unserem Herrlichkeitsgottesdienst dabei zu sein in Filderstadt bei Stuttgart. Außerdem natürlich in 14 Tagen wieder unser nächstes Glory House Treffen hier am selben Ort oder an einem anderen Ort, je nachdem, wo immer es stattfindet. Ja, müsst ihr dazu sagen. Ja. Und vor allen Dingen, du siehst ja, wie Gott hier Wunder tut und wie Gott wirkt. Bring einfach deine Freunde, bring deine Bekannten, bring deine Verwandten mit, auch am Sonntag zum Gottesdienst. Weil in all unseren Glory Life Treffen kann man immer diese übernatürliche Kraft Gottes erleben. Und du kennst Leute, die brauchen ein Wunder, die brauchen Befreiung, die brauchen Heilung oder was auch immer. Deswegen bring sie mit, einfach zu den Veranstaltungen, lad dein Auto voll und sei selber mit dabei bei der nächsten Veranstaltung. Wenn du Mitfahrgelegenheit brauchst, vielleicht noch für jemanden, sag Bescheid, dann schauen wir, ob wir das organisieren können, sodass keiner zu Hause bleiben muss, bloß weil er niemand hat, der ihn mitfährt, mitbringt. Und so, also, dass einfach das Haus voll wird und immer mehr Menschen einfach diese Kraft kennenlernen. Halleluja. Und jetzt werden wir einfach dann noch eine Zeit der Gemeinschaft auch miteinander haben. Ihr habt ja was zum Knabbern mitgebracht. Und, Amen. Ja. Aber bevor wir das tun, segne ich uns alle nochmal zum Schluss. Okay? Seid ihr bereit, den Segen Gottes zu empfangen? Halleluja. Danke, Vater, für deinen mächtigen Segen auf diesem Abend, Herr. Danke für deine mächtige Gegenwart. Danke für deine mächtige Herrlichkeit, Herr. Wir preisen dich, Herr, für dein Wirken in unserer Mitte, Herr. Wir danken dir für diese Zeugnisse, Herr. Wir danken dir für diese Wunder. Wir danken dir für die neuen Leben, Herr. Wir danken dir für alles, was du gewirkt hast, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass wirklich dein Angesicht über uns leuchtet, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du deine Gnade uns erwiesen hast in Jesus, Herr. Wir danken dir, Herr, dass dein Angesicht mit uns geht, deine Herrlichkeit mit uns geht, dass deine Engel mit uns gehen, Herr, dass wir behütet sind und beschützt sind, Herr. Und dass wir jetzt noch einen gewaltigen, starken Abend zusammen auch in der Gemeinschaft miteinander haben werden. Segne unsere Gespräche, Herr. Und alles, was du heute Abend sonst noch bewirken möchtest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Und sehr aufbauend, so ein Glory House, gell? Ja, das ist echt super. Und jetzt kommt die Gemeinschaft noch mit Snacks, nur etwa 20 Minuten, dass man zusammenbleiben kann, Gemeinschaft miteinander haben kann. Man schreibt die Daten der Neubekehrten auf und so weiter. Ja? Also wenn ich jetzt richtig auf die Uhr schaue, dann haben wir jetzt insgesamt, wir haben erst, glaube ich, 7:07 oder so angefangen. Das heißt, wir haben jetzt nicht mal 1/4 Stunde gebraucht. Das heißt, wir waren ziemlich schnell. Wir haben allerdings auch natürlich den Bekehrungsaufruf natürlich nicht so gemacht, wie man es wirklich machen würde. Ne? Wir waren natürlich auch bei der Lektion relativ schnell. Man könnte es etwas ausführlicher machen. Ne? Das war, denke ich, auch hier möglich, weil es für euch bekannter Stoff ist. Es automatisch kommt durch die Salbung. Ne? Wenn du jetzt lauter neue Leute vor dir hast, dann wirst du merken, dass du natürlich den Stoff vielleicht teilweise vielleicht an bestimmten Stellen kürzen musst, ja, weil einfach die Aufnahmefähigkeit nicht so stark ist. Ne? Etwa 5 Minuten mehr könntest du auch noch brauchen. Das wär nicht schlimm. Ne? Aber alles, was drüber rausgeht, dann ist es natürlich immer auch so ein Grundgerüst, wo du auch spontan den ein oder anderen Unterpunkt auch mal weglassen kannst. Ja. Es geht einfach darum, bei dieser Lektion, wie du ja gesehen hast, es geht letztendlich darum, diesen Gebenskreislauf rüberzubringen und Glauben anzufachen bei den Leuten, dass das Geben einfach zum Segen führt. Und Fragen? Ja. Jetzt haben noch 3 Leute Fragen. Das würde ich jetzt nicht im Glory House machen, weil sonst, das, wie gesagt, Fragen kann man immer sagen, wenn du Fragen hast, kannst du hinterher gerne fragen, wir haben noch Zeit der Gemeinschaft, aber ich würde es nicht machen, weil sonst hast du im Glory House die Gefahr, dass es den Rahmen sprengt, weil dann irgendjemand sagt, ja, ich habe keine Frage, ich wollte nur was sagen und fängt schon an und dann erzählt er 5 Minuten irgendwas. Das kennt man ja alles, ne? Und, ich habe zwar keine Frage, aber muss was ganz Wichtiges sagen, ja. Und so, also das würde ich nicht machen, sondern ich würde wirklich das so, wie ich das jetzt auch gemacht habe, durchleeren in der Salbung, so wie die Salbung führt. Natürlich ist klar, heute Abend habe ich lauter Leute vor mir, die das Thema kennen, ihr habt die Predigt gehört vom Sonntag von der Woche. Das heißt, es ist eine totale Basis da natürlich. Deswegen kann man das schneller durchgehen, ohne dass man das Gefühl hat, dass man die Leute verliert. Oder das muss man einfach spüren. Ja? Wo muss ich mehr draufbleiben? Wo muss ich mehr Zeit geben? Wo muss ich vielleicht dann auch was weglassen? Ne? Man könnte zum Beispiel bei der Lektion auch machen, man könnte zum Beispiel das ganze Geben auch zum Beispiel mal nur auf das Finanzielle fokussieren und das ganze andere mit Zeit und Kraft und so weiter könnte man auch weglassen und es nur auf das Finanzielle machen. Man könnte auch das Finanzielle weniger ausführlich machen und nur dafür die anderen Sachen stärker machen, je nachdem was man einfach empfindet. Ne? Aber vom groben Grundgerüst her ist es schon wichtig, dass ungefähr immer, wenn so eine Lektion kommt, dass ungefähr der Stoff vermittelt wird, der da ist. Also nicht irgendwie anderes Thema plötzlich oder abschweifen oder alle möglichen anderen Sachen, sondern das ist das Grundgerüst. Das Einzige, was erlaubt wäre im Einzelfall, wäre ein bisschen kürzen. Ja. Aber nicht irgendwas kürzen und dafür wieder was anderes und so. Also, sondern schon vom Grundsatz her. Das, was nicht heißt, dass du nicht vom Geist geführt bist. Du hast ja gemerkt, ich habe auch nicht einfach das nur vorgelesen, sondern ich habe mich schon vom Geist inspirieren lassen, wie ich die Sachen sage und auch wie ich es präsentiere. Aber ich habe mich schon an das Grundgerüst gehalten. Das heißt, du hast den Zettel vor dir liegen, du siehst die Punkte und gehst danach durch. Ist eigentlich auch nicht schwer. Ja. Ist eigentlich eine relativ leichte Sache. Okay, ja, jetzt können wir uns austauschen. Wie war es für euch? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Oder was habt ihr für Fragen, Anmerkungen? Oder wie fandet ihr es? Ja, Tatjana? Halt, immer ans Mikro kommen. Sonst beschweren sich die Hamburger und alle, die sonst nachhören, genau. Genau, dann dürfen Sie sich bei mir direkt beschweren. Ja. genau. Und zwar, wenn man schon also so ein Angebot macht, also so persönliches Gebet, da kommen dann auch sehr viele Menschen dann auch mit ihren Verwandten und ihren Problemen und brauchen dann auch dann sehr viele also Gebete. Wenn man dann 5, 6, 7 Leute hat, dann ist da schon Potenzial da, dass man dann die Zeit sprengt. Wie kann man das auch dann, also so einfach taktisch korrekt, ja, dann auch dann, genau, Menschen dann auch dann, genau, sagen? Das ist eine gute Frage. Da würde ich immer, wenn man merkt, dass einfach gerade jetzt bei dem Gebet für die Kranken, dass es mehr ins Seelsorgerliche geht und ins Persönliche und es ist ausufert, weil sie praktisch eine ganze Liste von 10 Sachen bringen. Zum einen kann man sagen, okay, ich kann heute nicht alles beten. komm nächstes Mal wieder. Schon Motivation. Dann hast du nämlich nicht das Problem, dass Leute nur kommen, wenn sie wieder ihre Gebetsliste runtergebetet haben wollen, sondern dass sie tatsächlich auch kontinuierlich kommen. Das heißt, du kannst sagen, okay, ich bete jetzt heute für zwei Sachen und die anderen Sachen beten wir das nächste Mal, kommst wieder. Das ist die eine Taktik. Die andere Sache ist die, dass du immer darauf verweisen kannst, hinterher haben wir noch Zeit der Gemeinschaft, da können wir persönlich sprechen, aber jetzt ist einfach Zeit des Gebets. Das heißt, man sollte diese Zeit des Gebets wirklich ähnlich wie beim Heilungsteam handhaben. Keine seelsorgerlichen Gespräche, keine langen Gespräche, weil sonst hast du halt das Problem, du unterhältst dich mit einer Person und alle anderen hängen ab, die haben ja nichts zu tun. Das heißt, es muss sich zeitlich im Rahmen halten. Die Zeit, die wir veranschlagt haben für Gebet für Kranke und Gebundene, ist maximal 10 bis 15 Minuten, also mehr nicht. Weil sonst wird es den anderen langweilig und dann sagen die, oh, mei, da komme ich nicht mehr hin, da erzählt immer nur die eine Frau da ihre Probleme, der Leiterin und so. So, das müssen wir unbedingt vermeiden, sondern es muss wirklich schon zackig gehen. Und was auch eben hilft, wie ich es heute Abend auch gemacht habe, zu schauen, wer in deinem Glory House kann vielleicht auch schon für Kranke beten, dass nicht du die Alleinige bist. Ja. Kann sein, dass du am Anfang vielleicht noch relativ allein bist, aber mit der Zeit solltest du schauen, dass mehr und mehr die anderen auch beten. Auch wenn Leute sich bekehrt haben, die können sofort auch für die Kranken beten. Wenn jemand schon ein paar Mal im Glory House war, sich bekehrt hat, weiß, worum es geht, dann kannst du sagen, hey, jetzt bete du auch mit für dich. Der muss nicht im Heilungsteam sein, sondern ist ja dann unter deiner Leitung, so wie ich es heute Abend auch gemacht habe. Du betest dann einfach das Allgemeine im Hintergrund. Du sagst den Leuten, wie sie es machen. Und zack, zack, so wie im Gottesdienst auch, wenn ich im Gottesdienst eine Runde mache, wo man für die Leute betet, dann halte ich sie auch immer im Rahmen, dass es nicht plötzlich 20 Minuten lang dauert. Dann sage ich zwischendurch, so, jetzt müsstet ihr zum Ende kommen, jetzt testet es und so weiter. So, dann werden die Gespräche auch gecuttet, automatisch. Ja. Also das sind einfach die Tipps. Ja, das ist wichtig. Das ist tatsächlich wichtig. Das ganze Glory House wird umso geistlicher sein vom Impact her, je genauer wir uns auch an den zeitlichen Ablauf halten. Das glaube ich. Ja. Je mehr wir da lasch werden und es ausufern lassen, umso mehr wird geistliche Substanz verloren gehen. Ja. Weil so, das hast du selber gemerkt, jetzt waren alle total aufgebaut, es war total stark, wir haben Wunder erlebt, Leute sind geheilt worden, Halleluja, jetzt hätten sich auch noch ein paar Leute bekehrt, wenn welche da gewesen wären, das hätten können. Also es ist eine super aufgebauende Zeit, du hast anderthalb Stunden, die total aufgebaut sind, keiner hat das Gefühl, wow, irgendjemand hat einen negativen Kübel über mir ausgeleert, sondern im Gegenteil, die Leute sind total gesegnet und aufgebaut und das muss das Ziel sein. Okay. Ja? Dankeschön. Bitteschön. So, noch jemand eine Frage oder Anmerkung oder irgendwas, was dir aufgefallen ist? Ja. Ich habe jetzt das nicht ganz verstanden, wenn die Leute sich bekehren und dann so machen wir so eine Art Mentoring auch. Also, dass man dann noch, so wie wir es hier machen, noch darauf eingehen oder so. Ja. Also, wie sollen wir das dann machen? Ich würde es so machen, dass ich in dem Setting, so wie ich es vorher auch angedeutet habe, ich würde nur in dem Setting das Übergabegebet sprechen, die Hand auflegen, ihnen das neue Leben zusprechen und dann eben in der Zeit der Gemeinschaft, da habe ich ja da auch unter Punkt 9 geschrieben, Daten von Neubekehrten werden aufgenommen. Das heißt, nach dem offiziellen Ende gehst du nochmal auf die Leute zu und sagst, du, kann ich nochmal was für dich persönlich beten, was Ausführlicheres, was sind deine Anliegen, Telefonnummer austauschen, die Karte ausfüllen gegebenenfalls. Ne? Das machst du am besten danach. Ne? Ein Genau. Wenn du jetzt mehrere Helfer schon hast, natürlich in so einem Glory House, die dabei helfen, und man kann das gleich machen, ist auch okay. Aber es darf halt dann auch, muss vom Rahmen her halt so sein, dass es das zeitlich nicht sprengt. Ne? Es muss dann relativ schnell gehen. Also die Leute müssen dann halt geschult sein, würde ich so sagen, okay, hast noch ein Anliegen, vielleicht sie ein bisschen zur Seite nehmen, noch ein bisschen kurz beten. Aber die Sache ist halt auch die, wenn man das Gebet für die Kranken anschließt an das Übergabegebet, da wollen die Leute ja auch wieder dabei sein. Weil gerade die sich bekehren, haben ja meistens auch irgendwie noch was, wofür sie sonst Gebet brauchen. Also insofern würde ich da, dann würde ich es darauf beschränken, weil das Gebet für die Kranken kommt ja noch. Also da würde ich es eigentlich darauf beschränken, im Währenden die Seelsorge-Nacharbeit würde ich darauf beschränken, wenn das möglich ist und du genügend Helfer hast, dass sie einfach nur die Telefonnummern geben und diese Karte ausgefüllt wird. Mehr würde ich dann im Währenden nicht machen, während des Abends. Ne? Hinterher halt, ne? Also und hinterher dann schon, genau. Ja, hinterher kann man. Ja, genau, in der Zeit der Gemeinschaft. Ich spreche jetzt immer von dem Zeitplan vor dem offiziellen Ende. Weil es ist wichtig, dass der geistliche Spannungsbogen während dieses Zeitrahmens, dass der nicht aufhört. Ja. Also, dass es nicht irgendwann zwischendurch ausufert und der Leiter plötzlich mit allen möglichen Neubekehrten sich in irgendeine Ecke verzogen hat und die anderen sitzen irgendwie da und langweilen sich. Ne? Verstehst du? Das darf nicht sein. Sondern, da habe ich eine Frage. Dann, ne? Ja. Weil, dann ist es ja doch so, zum Schluss, die einen, die haben noch Fragen zur Lehre wahrscheinlich, die anderen, die haben sich gerade bekehrt, mit denen betest du dann nochmal und sprichst mit denen, die Dritten haben vielleicht noch ein anderes Ding, ja, dann muss ich ja als Leiter dann meine Helfer, also ich habe bestimmt schon ein paar im Hauskreis, wo ich ganz genau weiß, die können helfen, dann muss ich das praktisch aufteilen und den Leuten, ja, ja. Du weißt ja, welche Gabe jeder von deinen Mitarbeitern hat. Ist einer mehr ein Mentor für Neubekehrte? Kann ein anderer besser Fragen beantworten, ne, und so einsetzen? Je nach Gabe, ne? Mhm. Genau. Und wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass, sagen wir mal, der Leiter mit seinen wirklich engen Helfern vielleicht tatsächlich in dieser Zeit der Gemeinschaft nicht so viel zum Essen kommt, sondern mehr eben noch mit Gesprächen beschäftigt. Aber du kannst ja dann nach den 20 Minuten selber dann nochmal essen. Aber das vielleicht noch auch noch mal als Hinweis, auch die Zeit der Gemeinschaft mit dem Essen sollte nicht uferlos sein, ne? Sondern es sollte schon so sein, also auch um deiner selbst willen natürlich, weil du willst am nächsten Tag auch wieder aus dem Bett kommen und so weiter. Das heißt, ich würde auch die Zeit der Gemeinschaft auf jeden Fall nicht länger als eine halbe Stunde machen hinterher. Sondern so nach einer halben Stunde soll es sein, okay, jetzt ist eigentlich zu Ende und jetzt geht jeder auch dann wieder nach Hause, ne? Also es sollte auch nicht uferlos sein am Schluss. Ne? Ja. Und dann kann man auch immer noch sagen, okay, wenn jetzt jemand da noch ein Problem hat, weißt du, wenn es wirklich um seelsorgerliche Probleme geht, dann kann man immer noch sagen, entweder sprechen wir das nächste Mal oder ruf mich an und sprechen wir unter der Woche. Ne? Weil du kannst nicht alle seelsorgerlichen Probleme aller Leute lösen jetzt an einem Abend. Das ist auch nicht unbedingt das Ziel von einem Glory House. Ne? Sondern es soll ja auch evangelistisch sein und dann gibt es weiterführende Gespräche. Dann sollen sie in die Schule kommen, Glory Life Schule, sollen in die Gottesdienste kommen und so weiter, Glory Life Basics machen und all diese Dinge, wo sie auch wieder Impulse kriegen, wo Fragen beantwortet werden, wo sie für sich beten lassen können und so weiter. Ne? All diese Angebote sollten sie wahrnehmen. Also du solltest auf keinen Fall, solltest du zur alleinigen Mama sozusagen für all die Leute bei dir im Glory House werden. Das ist es nicht. Dann bist du ja praktisch der persönliche Mentor von allen. Das ist aber nicht das Ziel, dass du der persönliche Mentor von allen bist, sondern du bist als Glory House Leiter bist du einfach einer, der die Leute ranführt an die Gemeinde insgesamt, sie tiefer reinzieht, ihnen hilft zu wachsen auch, na, vielleicht sie auch an Mentoren, Seelsorge und so weiter zu vermitteln, auch mal den einen oder anderen selber vielleicht ein bisschen betreust, aber nicht, das ist nicht dein Schwerpunkt, du bist jetzt nicht der Rundumversorger deiner Glory House Teilnehmer. Ja. Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass man sie auch verweist, deswegen auch diese Verbindung deutlich machen zum Zentrum, deswegen auch im Namen des Pastors begrüßen und so weiter, damit ihnen klar ist, hey, da gibt's noch mehr. Das ist jetzt nicht nur hier meine Gruppe, sondern da gibt's noch mehr, weil nur dann können sie weiter wachsen. Ja. Ja. Genau. Noch eine Frage oder Anmerkung? Ja, Silke. Also mir ist jetzt nicht ganz klar, die Zielgruppe ist ja eigentlich eher die Unbekehrte. Nicht nur und oder auch welche von der Gemeinde, weil was heißt ja, du sollst Helfer haben, weil ich stelle mir es schwer vor, wenn du als ein oder zwei dann auch Lobpreis machst und die anderen sind alle unbekehrt, das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Kennen die? Aber die sind ja schnell nicht mehr unbekehrt. Ja, davon gehen wir aus. Nee, aber wie macht man denn Werbung oder so auch in der Gemeinde oder ja, ja, wie das? Die Sache ist schon die, dass natürlich auch Leute aus der Gemeinde kommen können. Wir werden ja dann das so machen, dass wir praktisch eine Liste machen von den Glory-Häusern, die es gibt an den verschiedenen Orten. Das wird in der Gemeinde bekannt gegeben auch. Man hängt es an die Infotafel aus. Das heißt, die Leute wissen, wo es was gibt. Ne? Das heißt, jeder von der Gemeinde kann da hinkommen. Ne? Egal wie lange er gläubig ist. Ne? Und da vertrauen wir dann auch, dass der Heilige Geist es so führt, dass auch in jeder Gruppe das Verhältnis zwischen Neubekehrten und Bekehrten so ist, dass man das handeln kann. Aber es kann schon sein, dass manche Gruppen vielleicht am Anfang fast nur Neubekehrte haben. Das kann schon sein. Dann wird es umso mehr halt die Herausforderung sein, sie schnell zu bekehren, schnell zu schulen und dann auch wieder freizusetzen. Letztendlich können auch Neubekehrte schon für Kranke beten und erleben manchmal sogar noch leichter Wunder, weil sie es einfach so glauben, ohne es theologisch zu hinterfragen. Und von dem her ist das natürlich das auch so möglich. Aber das heißt ja nicht, dass jetzt nur Unbekehrte zu den Gruppen kommen sollen. Was wichtig ist, ist, dass man diesen evangelistischen Drive hat. was es nicht sein soll. Es soll nicht einfach nur ein Auffangbecken für Christen werden, denen es langweilig ist und die immer gerne über ihre Probleme reden würden. Das soll es nicht sein, sondern es soll schon eine Zielrichtung haben. Aber jeder, auch der länger gläubig ist, man hat es jetzt selber gemerkt, du bist jetzt auch länger gläubig, jeder von uns ist länger gläubig. Und das hatte ich trotzdem aufgebaut heute Abend. Das war jetzt nicht so. Oder auch das Wort und so weiter, das du bekommst, ist ja immer, wenn das Glauben aufbaut, sie segnet es ja immer. Das heißt, natürlich ist jede Gruppe für sich genommen attraktiv für Leute, auch von Glory Life, die in dem Umfeld leben. Also wenn ihr zum Beispiel ihr in Stockach eine Gruppe habt, dann ist es ja für Leute, die mehr aus der Ecke kommen, ja total attraktiv, weil sie nicht weit fahren müssen, um da hinzukommen. Also ist es sehr interessant, auch wenn sie schon hier bei Glory Life voll dabei sind. Ne? Und das ist auch durchaus ein Effekt, der auch mit beabsichtigt ist. Ne? Ja. Okay, Arndt? Ich hab das so verstanden, dass die auch einschließlich der Zeit Gemeinschaft, dass das 90 Minuten umfassen soll. Genau. Ist es schon so richtig? Genau. Also sprich nach eineinhalb Stunden wird abgeschlossen. Genau. Heute wären wir sind wir gut eigentlich hingekommen. Wie gesagt, wenn es ein Dreiviertelstunden sind, dann geht es auch noch. Aber das Ziel ist schon inklusive Gemeinschaft 90 Minuten ungefähr. Das heißt, wenn man ist gerechnet mit 20 Minuten Gemeinschaft. Das heißt, das Programm wäre eine Stunde 10 Minuten. Da waren wir heute Abend ungefähr. Ja, das war ungefähr so das, was wir auch gebraucht haben. Insofern kommt es hin. Ja. Genau. Die Sache ist immer die, ein paar Minuten länger wird es automatisch immer schnell. Ne? Aber man sollte sich immer wieder die ursprüngliche Zeitvorgabe vor Augen halten, damit es eben nicht aus dem Ruder läuft. Und damit auch die Leute das Gefühl haben, ja, da kriege ich wirklich einen knackigen, auferbauenden Impuls. Das ist alles nicht endlos lang, sondern da kriege ich einen knackigen, auferbauenden Impuls. Das ist auch nicht zäh, das sind zähe Gespräche oder so, sondern die Kraft Gottes wirkt. Leute bekehren sich, Leute werden geheilt und so weiter. Und man hat einfach trotzdem auch im Schluss dann noch eine super Zeit der Gemeinschaft, die einfach aus der Salbung aus sich ergibt. Okay. Ich glaube, so das Trinken vorher oder so das Einstimmen ist auch was ganz Wichtiges. Also mir ging's am Anfang so, als du halt angefangen hast zu beten und irgendwie habe ich mir so vorgestellt, das sind jetzt alles Nichtgläubige. Das geht schon ganz schön knallig da rein und da muss man ja schon auch dastehen, also gut gefüllt und so. Ja, absolut. Das ist total wichtig. Du musst selber gut gefüllt sein vorher, dich selber geistlich vorbereitet haben, sowohl auf die Lehre als auch auf den Ablauf des Abends natürlich. Und zum Einstieg, deswegen glaube ich, ist es eine gute Sache, auch für dich als Leiter ist das Anfangsgebet eine gute Sache, weil du selber damit sozusagen den Heiligen Geist freisetzt. Du bist ja konfrontiert mit Leuten, die vielleicht noch alles Mögliche mitbringen, von irgendwoher kommen, geistlich gesehen. Aber in dem Moment, wo du am Anfang, bevor überhaupt der Lobpreis losgeht, schon mal die Grundlage legst, durch dein Gebet proklamierst und so weiter, hast du schon mal die Atmosphäre gereinigt. Ja? Das macht also absolut Sinn, ne? Weil sonst, wenn du jetzt einfach mit der Musik anfangen würdest, dann würde der eine dahin schauen, der andere dahin und so. Aber wenn du am Anfang schon gleich die Kraft Gottes freisetzt und die Herrlichkeit Gottes freisetzt, dann hast du einfach schon ganz andere Atmosphäre. Ja klar, das kann passieren. Macht man so einen Abend mit Anmeldung oder dürfen, man weiß, man hat am Dienstag und dann kommt einfach, wer will und oder was, wann fängt man da an? Weil Leute kommen ja immer irgendwie zu spät. Oder? Ja, von der Zeit würde ich einfach sagen, du fängst an um die Zeit, die du halt festgelegt hast. 19 Uhr, 19.30 Uhr, was auch immer. Also ich würde sagen, das Allerspäteste wäre 20 Uhr sicherlich. Ne? Also später sollte man nicht anfangen, sonst wird es hinten raus zu lang. Also ich würde sagen, 19.30 Uhr ist eigentlich eine gute Zeit. Ne? Das hat sich ja immer bewährt. Ne? Ist nicht zu früh, nicht zu spät. Also 19:30 fängt man an und dann fängst du auch wirklich 17:30 fängst du an zu beten und dann geht's in Lobpreis. Ne? Und man muss sich nicht anmelden. Das würde ich nicht so machen, weil sonst ist es auch wieder fürs Evangelistische nicht so gut. So wie man sich ja zu einem Gottesdienst ja auch nicht anmelden muss. Ne? Das ist ja wie ein kleiner Gottesdienst im privaten Rahmen. Ne? Und zudem muss man sich nicht unbedingt anmelden. Das heißt, man lädt natürlich ein, ne? Und man kriegt vielleicht auch Zusagen. Man kriegt Zusagen und die kommen trotzdem nicht. Man kriegt keine Zusage, aber die kommen. Und also das ist natürlich flexibel. Ne? Da muss man sich dann einfach drauf einstellen. Ne? Aber diesen offenen Charakter sollte es schon haben, sonst ist es schwierig, wenn sich die Leute immer anmelden müssen. Ne? Noch eine Frage? oder Anmerkung oder irgendwas, was euch aufgefallen ist? Ja. Anmerkung ist mir aufgefallen und das ist wirklich super und das glaube ich, du hast es auch am Anfang gesagt, dieser Geist des Glaubens, das ist so super, aber dieser Geist der Ermutigung, dass jeder wirklich am Ende gepowert als Champion nach Hause geht. Wirklich ermutigt, geheilt, befreit, Halleluja, alles ist mir möglich, mein Gott ist der Stärkste, es geht voran. Und diesen Geist beibehalten bis zum Ende. Genau. Und dazu muss man ziemlich straff halten. Ne? Ja. Muss man stehen auch. Aber wenn man vorher sagt, Herr, danke, wir stehen im Glauben und sich wirklich in diesem Geist des Glaubens aufbaut, dann ist es auch bis zum Ende. Und nichts anderes duldet letztlich auch. Genau. Schon vorher sie sagt, nein, nichts anderes, nur der Geist des Glaubens. Heute Abend gar nichts anderes. Liebe, Glaube, Ermutigung, Freude. Und dann wird es auch so sein. Genau. Ja? Und alle sind auferbaut. Und deswegen hast du ja immer zwischendurch wieder so Punkte in diesem Programm sozusagen, wo du geistlich einfach entsprechende Pflöcke einschlägst. Es beginnt mit dem Anfangsgebet, wo du die Sache klar machst. Ne? Dann nach dem Lobpreis, wenn zum Beispiel mal der Lobpreisleiter, ich meine, heute Abend war es jetzt super mit dem Lobpreis im Dieter, aber wenn jetzt zum Beispiel mal der Lobpreisleiter irgendwie nicht so die Kurve kriegt und am Ende irgendwie nicht so die Herrlichkeit den Raum erfüllt, dann hast du schon wieder die Möglichkeit, mit dem Überleitungsgebet vor der Begrüßung schon wieder was zu setzen. Ja, du kannst prophetische Eindrücke weitergeben, dich ausstrecken, dann werden die Leute schon wieder aufgebaut. Ne? Wenn du ein Wort der Erkenntnis hast und es trifft zu und wird für jemanden gebetet, wird sofort wieder der Glaube aufgebaut. Ja? Das heißt, du hast immer wieder zwischendurch so Punkte, wo du natürlich in der Lehre sowieso, da solltest du immer diese Prise Glauben, Ermutigung drin haben bei dem, was du sagst. Immer eine ermutigende Haltung. Es sind nicht nur die Worte, dass du ständig sagst, Glaube, Glaube, Glaube, sondern es ist deine Haltung, mit der du einfach diesen Geist der Ermutigung und der Auferbauung verstrahlst. Ja, egal, wie die Leute gucken oder was zwischendurch dich anfliegt. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Ja. Und dann am Schluss letztendlich dann die letzte Möglichkeit, um nochmal den Geist auch des Glaubens und der Ermutigung freizusetzen, ist letztendlich beim Schlusssegen. Ja. Und da ist es immer gut, wenn du zum Schluss praktisch nochmal so ein Wuh hast, wo alle nochmal wirklich spontan, was weiß ich, nochmal klatschen oder einfach begeistert sind nochmal zum Schluss und das Ganze so endet. Ne? Es sollte nie enden mit irgendwie was so, oh ja, so, ja. Betretenes Schweigen zum Schluss oder so. Genau, jetzt machen wir nochmal langsam Schluss, ich glaube, jetzt wird es langsam Zeit und so. Nee, so soll es nicht sein. Sondern wirklich immer mit diesem ermutigenden Wumm zum Schluss. Ja. Monika? Was ist, wenn der Leiter auch Lobpreiser ist? Wenn der Leiter leitet und Lobpreis macht, geht das? Kein Problem. Ja. Das ist kein Problem, weil du bist ja da nicht gehindert. Du kannst ja während des Lobpreises, wenn du zum Beispiel, wenn du Gitarre spielst, Lobpreis machst, kannst du vorher beten, hast die Gitarre schon in der Hand, du kannst proklamieren, du kannst nachdem du gespielt hast, kannst du das Überleitungsgebet machen, du kannst Worte der Erkenntnis weitergeben. Wenn du für Leute dann betest, legst halt die Gitarre weg, aber ansonsten kein Problem. Kann ich dann auch die CD von der Irena laufen lassen, weil ich selber allein da stehe, sage ich mal, zum Singen, ja. Genau, das kannst du auch. Man kann auch die CD von der Irena laufen lassen. Genau. Also wenn man keinen Lobpreisleiter in der Gruppe hat, kann man auch die CD laufen lassen, ja. Weil es ist ja so, der Lobpreis ist insgesamt ja auch nicht designed, um jetzt ewig lang zu sein. Also heute Abend war es auch so und so sollte es auch sein. Lobpreis inklusive Worte der Erkenntnis, prophetische Worte weitergeben, maximal 30 Minuten. Ne? Das heißt aber, wenn du prophetische Worte weitergibst, Worte der Erkenntnis, dann ist für einen Lobpreis maximal 20 Minuten. Ich glaube, heute sind wir schon so nach einer Viertelstunde etwa so ins prophetische Singen reingegangen und dann hat sich's eigentlich daraus dann schon weiter ergeben. Ne? Und es reicht vollkommen, ne? Gerade für neue Leute. Vielleicht ein Hinweis noch, für heute Abend war das okay mit den englischen Liedern, aber für ein Glory Lifehouse würde ich definitiv deutsche Lieder machen, zumal du ja davon ausgehen musst, dass die Leute die Lieder noch nicht kennen, dass du, ich weiß ja nicht, ob das immer möglich ist, auch die Texte an die Wand zu werfen und dann würde ich definitiv keine englischen machen, sondern dann würde ich möglichst einfache, vom Text her möglichst einfache deutsche Lieder machen, wo wirklich ins Ohr gehen. Ne? Da gibt's ja einige auch von der Irina, die wirklich, wirklich einfach und eingängig sind, wo man schnell mitsingen kann und nur solche Lieder würde ich nehmen. Ja. Ja. Valerie? Ich wollte jetzt nur so einen Lehrerkommentar machen, nur so einen praktischen. Ich dachte vorher, dass es wichtig ist, wenn man die Lektion durchliest vorher, dass man sie nicht nur leise für sich liest zum Üben, sondern dass man es also einfach wirklich mal laut durchgeht, dass man auch weiß, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, wenn man sagt, und dass man sich einfach vorher auch überlegt, wo kann ich notfalls was kürzen, was könnte ich weglassen. Also dass man das nicht anfängt währenddessen, sonst wird man unsicher. Und auch wirklich, also einmal laut durchsagen. Also, dass man einfach weiß, muss ich das langsamer machen, muss ich das schneller machen oder ratter ich das jetzt gerade runter, wo muss ich es mehr betonen, dass man sich sowas ein bisschen vorher anschaut. Einfach einmal vorher laut. Ja, ist definitiv, also gerade wenn man noch nicht so viel gelehrt hat, auf jeden Fall Hilfe. Ne? Was tatsächlich auch immer, was immer eigentlich ganz gut ist, ist immer sich auch zu gucken, wo kann ich notfalls was weglassen, sowas hilft auch. Wenn man sehr geübt ist, jetzt bei mir oder so, das kann ich das auch währenddessen, aber gerade jetzt für den Anfang ist es schon sinnvoll, was du sagst, auf jeden Fall. Ja. Genau. Und wir wollen das, und das kann ich euch jetzt schon verraten, das nächste Mal nämlich entsprechend ja üben. Oder habe ich es eh schon gesagt am Anfang? Habe ich eh schon gesagt, ja. Also fürs nächste Mal wird auf jeden Fall mindestens eine Person die Möglichkeit haben, auch was die Lektion angeht, zu üben. Ja. Okay, aber jetzt noch Anmerkungen oder Fragen? Ja. Also so vorab auf den Flyern oder also steht dann da auch sowas über den Ablauf drin oder über den Inhalt oder wie gibt man das so weiter, was da so stattfindet? Ja, wir haben jetzt die Flyer noch nicht designt oder überlegt, wie die sein sollen. Wir haben ja gesagt, dass man auf jeden Fall zentrale Flyer praktisch mal, die alle vom Grundgerüst her gleich aussehen, wo man dann auch von Hand einfach nur die Adresse eintragen muss, ne, sodass man die praktisch alle gleich drucken kann, ne, und dann einfach in einem bestimmten Stelle steckt man einfach die Adresse ein, so dass du es dann verteilen kannst. Gut, oder man überlegt, ja, das müssen wir noch besprechen, wie das Sinn macht, einfach von der Zahl des Druckens her, ob man für jede Glory Life Host tatsächlich eigene Druck mit der Adresse, das kommt darauf an, wie viel man verteilt. Wenn du jetzt natürlich sagst, okay, ich verteile 150 Stück, wenn du 150 Mal deine Adresse schreiben musst, ist das ein bisschen viel. Gut, es hat jetzt nicht jeder einen Stempel seiner Adresse, natürlich, ne? Aber könnte man sich machen, ja. Das wäre eigentlich optimal, dass man es einfach nur stempeln muss. Das wäre eigentlich optimal, weil dann kann man nämlich richtig immer schön 1000 Stückweise, die oder sogar 2000 Stück kann man dann bestellen und dann kann jeder seine stempeln für das, was gebraucht wird. Und was wir da jetzt genau reinschreiben, wir werden auf jeden Fall irgendwas ansprechen. Wir werden jetzt nicht reinschreiben, in diesem Treffen erwartet Sie eine Lektion, 20 Minuten Lobpreis und 2 Minuten Anfangsgebet. So. sondern wir werden eher sowas schreiben wie erlebe Gott live und mit Freunden oder irgendwie sowas. Ne? Und dann ganz grob, was da passiert. Ne? Weil das Beste ist immer, die Leute kommen und sehen selber, ne? Ja. Wie es ist. Aber von dem her, dass es natürlich um Gott geht und so, das werden wir schon reinschreiben. Wir schreiben nicht nur rein, geile Party oder so. Ne? Aber das müssen wir dann noch designen, die Flyer. Gut, noch eine Frage? Okay. Wer von euch eigentlich hat jetzt die letzten Wochen sich nochmal Gedanken gemacht? Ein paar haben sich ja bei mir auch schon persönlich gemeldet, aber von denen, die sich noch nicht gemeldet haben, wer könnte sich vorstellen, also wir haben ja eigentlich so als Zeitrahmen gedacht, dass wir den Beginn der Gloryhäuser eigentlich machen, wenn auch die Glory-Life-Schule beginnt, weil dann müssen wir sowieso unseren ganzen Zeitplan ein bisschen umstellen hier in der Gemeinde und dann würde es Sinn machen, das auch mit den Gloryhäusern zu beginnen. Also das wäre dann März nächsten Jahres. Wer könnte sich grundsätzlich schon jetzt vorstellen oder wer hat sich Gedanken gemacht, dass sich vorstellen könnte, ja, ich könnte so ein Glory-House in Zukunft machen? Okay, das sind die meisten. Ne? Also waren mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Super. Das heißt, es wären 11 Gloryhäuser, wobei eines in Nürnberg wäre. Du bist ja Schwäbisch Hall, genau. Okay, Nürnberg, Schwäbisch Hall. Ihr hattet euch beide gemeldet, ja? Ja, also zwei, eins Augsburg, eins mehr Richtung München, okay. Gut, das heißt, es wären praktisch 7, 8 wären so im unmittelbaren Umfeld von hier und die anderen wären ein bisschen weiter draußen. Pass mal auf, ich kann mir das so schnell nicht merken. Ich strecke noch mal kurz, dass ich mir das einfach noch mal geschwind aufschreibe, wer sich alles gemeldet hat. Ich gehe es einfach noch mal durch. Ganz hoch. So lang, bis das Geschenk bei dir ist. Genau. Stimmt, wie soll ich mit Geschenken? Silke. Tatjana. Geschenke für Neue. Ja, das könnte man auch machen, dass man eine CD schenkt. Das stimmt, das können wir machen. Bei der Begrüßung, dass man Neue begrüßt. Erich. Monika. Ja, warum nicht? Das können wir einfach von der Gemeinde holen. Ne? Das stimmt. Christine. Wer hatte sie noch? Wallert, ihr hattet euch nicht gemeldet. Nee. Wegen der. Okay. Wegen der Jugend. Ja, genau, habt ihr ja schon. Gell? Okay, Astrid. Okay. So. Super. Ja, super. Das sieht doch schon genial aus. Schau. Wow, bei 11 Gruppen. Wenn sie in jeder Gruppe 10 Leute versammeln, sind schon 110 Leute, die sie versammeln Dienstagabend. Hä? Wenn ich die Wände rausschiebe, ja, wenn die. Wenn eine Gruppe tatsächlich zu groß ist für die Räumlichkeit, wo sie stattfinden soll, dann muss man sie halt teilen. Ne? Muss man eine neue gründen. Muss man glauben, dass jemand hervorgekommen ist, der es dann wieder übernimmt. Ne? Das ist das Prinzip der Multiplikation. Ich miete meine Halle in Schimpf. Ja, genau. Ja, also genau, man muss groß denken. Ja. Okay, jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir Folgendes. Ich würde gerne das nächste Mal nochmal ein Glory House mit euch machen, aber diesmal dann so, dass jeder einzelne dieser 8 Teile, es sind ja 8 Teile im Prinzip, ich meine jetzt mal die Gemeinschaft mit den Snacks ausgerechnet, das brauchen wir jetzt niemanden speziell für bestimmen. Aber es sind praktisch 8 Teile. Es ist das Anfangsgebet. Es ist der Lobpreis, es ist das Gebet und die Überleitung, Erinnerung an die Vision von Glory Life, Begrüßung, das ist der 3. Teil, Lektion des Tages, 4. Teil, Bekehrungsaufruf, 5. Teil, Übergabegebet, Sammlung, 6. Teil, Gebet für Kranke, Gebundene, 7. Teil, Zeugnisse, Einladung fürs nächste Veranstaltung. Gut, könnten wir jetzt aufteilen, können sagen, okay, jemand macht noch den Schlusssegen extra, dann haben wir 9, ja. Können wir den Schlusssegen noch extra machen. Also, das heißt, wir könnten jetzt 9 Jobs vergeben fürs nächste Mal. Wer würde gern was machen? Jetzt dürft ihr euch bewerben. Valerie, was würdest du gern machen? Du würdest den Bekehrungsaufruf machen. Okay, super. Darf man den ablesen? Den sollte man schon so machen, dass es nachher auch tatsächlich glaubwürdig ist, weil wenn du jetzt den kompletten Bekehrungsaufruf abliest, dann kommt meistens nicht so gut. Ne? Ja. Du machst die Begrüßung, okay. Anfangsgebet. Achso, ja genau, das wollte ich gerade fragen. Anfangsgebet, also ganz den Anfang, okay. Alles klar, also Gegenwart Gottes freisetzen. Das sind eigentlich 2 Punkte, das habe ich da noch dazu geschrieben auf die Ding. Zum einen drückt man den Hunger aus danach, dass man Gott begegnen will und zum anderen den Glauben, dass er uns begegnet. Das sage ich immer, Anfangsgebet sollte immer das beinhalten, dieses Ausstrecken und gleichzeitig diesen Glauben, Gott ist da und er begegnet uns. Ne? Vom geistlichen Inhalt. Okay, wer? 3, also Gebet, Erinnerung an Vision von Glory Life, Begrüßung, okay. Einander begrüßen. Ja, jetzt müsst ihr euch beeilen. Tatjana? 7, was ist das? Gebet für Kranke und Gebundene, okay. Super. 4, du machst die Lektion. Okay. Gut. Also ich habe das für das nächste Mal habe ich von der Lektion her gedacht, dass man... Ist jetzt die Frage, also ich sage einfach mal, was die Lektion ist, und dann könnt ihr ja sagen, was ihr meint. Also die Lektion wäre der Lebensstil des Glaubens, also Geistesglaubens. Das ist auch eine Basic-Lektion, aber ich werde es etwas schlanker machen als die Basic-Lektion, etwas kürzer. Das könntest du dir gut vorstellen, Manela? Ja. Könnte sich das denn noch jemand vorstellen, dann können wir es auch aufteilen. Dieter? Okay. Dann können wir es ja so machen, können wir es einfach mal so probieren, dass man es sich aufteilt. Okay? Macht ihr beide das? Dieter und... Manuela, okay. Super. Lobpreis bräuchte man noch jemand? Monika, super. Also, wie ihr wollt. Monika? Okay. Das heißt, die Tanja, die dann nach dem Lobpreis hereingeht, deine Aufgabe ist es dann auch, praktisch mit dem Lobpreis am Ende sozusagen den Übergang zusammen zu machen. Das heißt, so wie ich es auch mache, ne, im Reinfließen, im Lobpreis und eventuell dann irgendwann übernehmen. Du musst dich praktisch leiten lassen, wann du übernimmst. Ne? Ach so. Genau, das ist ja praktisch, der Lobpreis läuft ja noch aus. Der Lobpreis hört ja nicht einfach irgendwann auf und dann kommt jetzt Punkt 3. Ne? Ach so, jetzt, pass auf. Ach so, weil da noch Worte der Erkenntnis steht. Okay, das müssen wir aber aufteilen. Ja gut, wir können auch da nochmal aufteilen sogar. Wir können da noch eine zusätzliche Person nehmen, das stimmt. Man könnte es so machen, dass man praktisch sagt, Lobpreis, eben jetzt wäre Monika, und dann Worte der Erkenntnis, prophetische Worte sozusagen, Überleitung dann zum Gebet. Du würdest dann beten nochmal und dann die Begrüßung machen. Das könnte man auch nochmal, dass man da noch eine Person extra nehmen. Wer könnte sich das vorstellen? Also sozusagen die Überleitung. Ja, gut. Luitraut. Luitraut. Ja, das ist praktisch einfach dann der Zusammenfluss, mit dem der Lobpreis macht. Würde ich auch empfinden, okay, wann ist der Lobpreis an dem Punkt, wo er sein soll? Wann ist praktisch der Punkt erreicht? Das heißt, dann beginne ich reinzugehen. Oder auch, ich empfinde, okay, da muss noch irgendwie was kommen. Und das kommt aber jetzt nicht durch den Lobpreiser, sondern es kommt durch mich. Einfach dieses Empfinden. Das ist praktisch, eigentlich ist es eine Leiterschaftsposition in dem Moment. Du leitest praktisch in dem Moment. Du übernimmst quasi, vorher leitet es der Lobpreisleiter und du übernimmst quasi die Leitung vom Lobpreisleiter dann sukzessive im Zusammenspiel, ohne dass man es so richtig merkt. Aber irgendwann hast du übernommen. Ne? Ja, super. Was haben wir jetzt noch nicht vergeben? Bekehrungsaufruf? War Valerie? Sammlung, ja. Oh ja, die wollen alles sammeln. Ja. Was machen wir da? Silke sammeln? Okay, also gut. Also bei der Sammlung, heute war es natürlich sehr einfach mit der Sammlung, weil das ja sowieso die Lektion war. Ne? Aber grundsätzlich geht es praktisch darum, dass man eben bei der Sammlung kurz erinnert an diese Verheißungen des Gebens, was bringt Geben, ne? Was ist die Verheißung Gottes, sodass es im Glauben passiert. Ja? Man kann die ein oder andere Bibelstelle zitieren, 2. Korinther 9, 6 bietet sich immer an, ne? Ein fröhlichen Geber liebt Gott, was man sät, wird man ernten zum Beispiel, oder Lukas 6, 38, gib und es wird dir gegeben werden. Ja? Also nicht alle Bibelstellen natürlich, aber eine Schlüsselbibelstelle macht Sinn. Ne? Man kann die verschiedenen Arten des Gebens erwähnen, auch in denen man geben kann, also es ist die Möglichkeit, einen Zehnten zu geben, Saatkorn, über den Zehnten hinaus, ein Opfer aus Dankbarkeit und Lobpreis, das habe ich hier unter dem Punkt Sammlung geschrieben, oder auch die Erstlingsfrucht. Das sind die verschiedenen Arten des Gebens von der Bibel her, mit unterschiedlichen Verheißungen, also keine komplette Lehre natürlich drüber, das Ganze soll ja nur 5 Minuten dauern, aber schon einfach richtig Erinnerung daran so, dass einfach ein Geist des Glaubens zum Geben da ist. Ja. Okay? Vom Ding her. Gut. Ja, dann fehlt noch? Zeugnisse. Zeugnisse nehmen und einladen für die nächste Veranstaltung. Motivation, Freunde, Bekannte, Verwandten mitzubringen. Wer will das? Will keiner machen. Okay, Tobi. Gut. Und dann teilen wir es noch auf und sagen noch, jemand darf noch den Schlusssegen machen. Ja, wer macht den Schlusssegen? Arndt. Gut. Das heißt, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11 Leute, die beteiligt sind an dem Ganzen. Super. Sehr gut. Also schon. Genau. Ich bekehre mich dann. Ja, Snacks bringen wir ja immer generell, bringt ja jeder mit. Ne? Das ist ja eigentlich auch beim Glory-Treffen so, beim Glory-Host-Treffen so, dass man die Leute ermutigt immer, dass jeder was mitbringt ein bisschen. Ne? Das ist der Sinn der Sache. Also weiß jetzt jeder, was er zu tun hat. Das nächste Mal hast du es dir notiert, weil es ist natürlich wichtig, dass du dich auch darauf vorbereitest vorher, ne? Dass du dir schon und einfach, dass du so frei wie möglich das Ganze machst, ne? nicht irgendwie nur mit dem Zettel vor der Nase, sondern wirklich so frei wie möglich aus dem Geist raus auf die Situation im Glauben einfach abspringst. Ja? Und, ja. Ja, natürlich bei der Lehre darfst du das schon mal. Das heißt jetzt auch nicht, dass du nicht mal irgendwo hingucken darfst. Du hast ja das vor dir nachher, wenn du Glory Host Leiter bist, hast du ja so ein Pult oder was auch immer, so ein Ständer, hast es da vor dir. Das heißt, du siehst es ja, dass du mal da hinguckst, schon okay. Aber insgesamt solltest du immer voll im Kontakt mit den Leuten sein, nicht mit dem Zettel in erster Linie. Ne? Sodass die Leute dich noch sehen, dass einfach der Funke überspringen kann, weil das ist ja wichtig. Ne? Ja. Weil da steht jetzt Gebet, aber was, weil da steht ja dann diese Erinnerung und so und die Begrüßung eigentlich. Was betet man da wirklich noch? Das habe ich jetzt gemacht, genau. Ich habe am Schluss vom Lobpreis habe ich einfach nochmal gedankt für seine Gegenwart und habe Amen gesagt. Es war eigentlich das Beenden des Lobpreisteils. Ne? Bevor ich sage, setzen wir uns hin, habe ich einfach nochmal gebetet. Ne? Das heißt, du würdest praktisch den Ball direkt von der Luitraut übernehmen. Ne? Die Luitraut würde praktisch, Luitraut, du würdest praktisch bis zu dem Punkt machen, wo die Tanja übernimmt und dann noch ein Schlussgebet vom Lobpreis praktisch betet. Sozusagen wie ein zusammenfassendes Amen betet. Ne? Weil du machst ja prophetische Worte, was auch immer der Heilige Geist führt. Wie gesagt, nicht zu ausführlich, das sind maximal 5 bis 8 Minuten etwa, ne? Weil der Lobpreis ja auch noch 20 Minuten etwa braucht oder 15 bis 20. Also ich würde sagen, beim Lobpreis können ruhig auch 15 bis 20 Minuten sein. Ich würde sagen, dieser zweite Teil Lobpreis plus Worte der Erkenntnis und Fließen in Worten der Erkenntnis, ich würde es eigentlich auf 25 Minuten kürzen, in maximal 25 Minuten, weil das habe ich auch heute Abend empfunden. Das ist gerade auch für eine Gruppe von relativ neuen Leuten, reicht das vollkommen aus, ne? Also da würde ich insgesamt 25 Minuten, das heißt, das, was Luitraut macht, wären so 7, 8 Minuten maximal und davor, das andere wäre Lobpreis 15 bis maximal 20 Minuten und dann kommt die Tanja, 3 Minuten, indem sie eine halbe Minute Gebet, dann einander begrüßen im Namen und so weiter, auf die Vision von Glory Life hinweisen und dann beginnt es mit der Lektion. Okay. Tobi? Was nehme ich für Zeugnisse? Was nimmst du für Zeugnisse? Genau. Du nimmst die Zeugnisse, die direkt passieren. Ja. Es wird ja gefragt. Genau. Genau. Es wird ja gefragt. Wer macht die Gebet für Kranke? Macht Tatjana. Das heißt, die Leute kommen nach vorne und geben Zeugnis. Das heißt, da würdest du dann übernehmen von der Tatjana. Ja. Tatjana macht das Gebet, leitet das Gebet und dann fragt sie praktisch, wer hat jetzt was erlebt? Und die sich gemeldet haben, kommen nach vorne und geben Zeugnis. Und natürlich kannst du Zeugnis, das kann ich dir auch vorher dann noch geben, wenn es sonst so jetzt zum Beispiel, wie ich heute Abend das vom Dieter vorgelesen habe, ne, sonstige Zeugnisse, die von der letzten Zeit sind. Ne. Weil es wird immer Zeugnisse geben, die direkt vom Abend sind und es wird Zeugnisse geben, die vom Mal oder von nochmals weiter da vorne sind, aber die auch mit der Gruppe zu tun haben letztendlich. Ne. Genau. Und dann lädst du ja auch ein dann für die nächste Veranstaltung, motivierst und so weiter. Und dann übernimmt Arndt mit dem Schlusssegen. Also weiß jeder jetzt, von wem er übernimmt und was er übernimmt und bis wohin er übernimmt. Weil das ist eigentlich das Wichtigste jetzt an dem Ganzen, so wie wir es jetzt organisiert haben, ist eigentlich das Wichtigste, dass die Stabübergabe sozusagen reibungslos funktioniert. Das ist jetzt ein bisschen anders als in der realen Situation dann natürlich, wenn es vor allen Dingen einer leitet. Wobei auch das ja schon dir zeigt, dass du dann nachher, wenn du so ein Glory House leitest und Leute freisetzen willst, die einfach auch selber hervorkommen, kannst du ihnen auch einzelne Teile ja übergeben. Ja. Man wird sicher jetzt nie so machen, dass man ein Glory House von 11 Leuten machen lässt. Das wahrscheinlich jetzt nicht. Das ist jetzt wirklich nur zu Übungszwecken. Aber dass 2, 3 zum Beispiel daran beteiligt sind, das ist durchaus denkbar. Ne? Also dass zum Beispiel auch einer den Rahmen macht, der andere die Lektion lehrt. Ne? Warum nicht? Ne? Kein Problem. Ne? Aber jetzt fürs nächste Mal ist halt ganz wichtig, dass jeder von euch weiß, von wem er den Stab übernimmt und wem er ihn wieder übergibt. Okay? Super. Gut, noch Fragen? Dann werden wir das nächste Mal ein multipolares Glory House haben. Das wird richtig gut. Und dann werden wir auch hinterher natürlich wieder nochmal drüber sprechen. Mal schauen, wie es eben das nächste Mal wird sich, denke ich, dann auch wieder das ergeben, auch aus der Lektion, Lebensstil des Glaubens und so weiter. Das heißt, es wird auch sonst natürlich sicher noch einiges geben, worauf wir dann eingehen werden. Und so weiter. Also es wird sehr, sehr lehrreich werden auf jeden Fall. Gut, super. Okay, dann sind wir eigentlich so ziemlich am Ende. Die Ansagen noch. Donnerstag, 19.30 Uhr, Schule des übernatürlichen Lebens. Halleluja, es wird stark, wieder mit Training, Aktivierung und so weiter, Lehre. Sonntag, 10 Uhr, Herrlichkeitsgottesdienst hier im Zentrum, seid dabei, das wird auch stark. Und Dienstag, 19.30 Uhr, Intensivabend, wieder hier im Zentrum, also da ist wieder Intensivabend. Okay, gut, der nächste Termin, richtig, das müssen wir noch ausmachen, unser nächster Termin, Frage, könnten wir entweder am 13.12. machen? Haben wir schon ausgemacht? Ah, für welchen Tag haben wir den ausgemacht? 13.12. Ah, okay. Okay, dann das passt auch bei allen weiterhin so. Niemand, der nicht kann. Ja, super. Kann irgendjemand nicht? Dann machen wir das. Kann irgendjemand nicht? Nein. Okay, also dann machen wir das. Machen wir das fest, 13.12. Januar. Könnte ich gerade mal geschwind gucken, können wir vielleicht auch schon festlegen. Jüngerschaftstreffen. Genau, da haben wir jetzt ja noch ein bisschen umgestellt, die Termine. Jetzt wollen wir gerade schauen. Ha? Ja, ja, stimmt. Aber hier sehe ich es. Also, Januar könnten wir machen. Könnten wir machen. Entweder 10. Januar. Wobei, nee, da sind wir in Hamburg, 8. 9., ne? Da kommen, ja, obwohl, nee, müsst, ja, ja. Ja, die Woche drauf, da sind wir in Washington D.C., das geht nicht. Und die Woche drauf in Afrika? Nee, das haben wir jetzt ein bisschen verschoben, ja, weil der Joshua hat uns jetzt eingeladen, das ist wirklich eine große Ehre, hat uns eingeladen, der hat, ihr habt doch das Zeugnis gehört, wie er übernatürlich zum Lobpreis leiten bei der Amtseinsetzung des neuen Präsidenten Lobpreis leitet. Genau. Und da hat er uns eingeladen. Er hat einen Tisch praktisch in diesem Prayer Breakfast, also dieses Gebetsfrühstück, das nationale Gebetsfrühstück. Da hat er als Mitwirkender einen Tisch für 10 Personen und da hat er David Herzog und Stephanie eingeladen und uns beide jetzt und nochmal 2 Ehepaare. Und da werden wir also nach Washington D.C. fliegen und da dabei sein. Summer, gell? Ja. Ja, das wird interessant. Ne? Da werden wir dann, das wird dann zum einen dieses Gebetsfrühstück praktisch sein am Tag der Amtseinführung. Danach kommt dann der Amtseid und die Parade durch Washington. Und dann am nächsten Tag gibt es dann praktisch in den Trump Towers, so heißt das Hotel. Das gehört auch noch Trump. Also wird in seinem eigenen Hotel eingeführt. Also nicht der Amtseid ist nicht in dem Hotel, sondern der ist vorm Kapitol. Aber da wird am nächsten Tag wird dann praktisch in diesem Ballraum, da gibt's ja dann immer so Bälle abends auch, und in diesem Ballraum wollen die den ganzen Tag Lobpreis haben. Und da wird der Joshua dann Lobpreis spielen und so. Ja, das wird super interessant werden. Werden wir beten für Amerika und für den Leib Christi insgesamt und für den Trump und so weiter. Ne? Vielleicht schütteln wir ihm die Hand, mal schauen. Also der wird auf jeden Fall da sein, natürlich, klar. Und genau, sagen, wenn Sie unser Gemeindezentrum finanzieren, dann legen wir ein gutes Wort bei Angela Merkel für Sie ein. Ja, das wird spannend. Da wird man einen Herrlichkeitstisch haben, ne? Auch mit David und Stephanie und so. Das passt super, ne? Das wird richtig gut an, ne? Ja. Ja, genau. Was denn? Ach so, für Deutschland dann. Ja, in Deutschland haben sie inzwischen, gibt's auch dieses Gebetsfrühstück, gibt's auch. Das ist ja bald von Amerika exportiert worden. In Amerika ist es ja jahrzehntelange Tradition, dass es immer diese Gebetsfrühstückstreffen gibt, da im Weißen Haus oder in Washington halt. Ne? Und nicht nur, genau, unser Schwibschwager organisiert es hier in Deutschland. Aber dort ist es eine Riesensache. Also da kommen da die ganzen Hauptleiter der ganzen Christenheit kommen da zusammen. Und natürlich, weil das auch das Einsetzungsgebet, die machen das Gebetsfrühstück, glaube ich, weiß nicht, wie oft es stattfindet, jährlich mindestens, also das Große. Aber natürlich für die Amtseinsetzung ist natürlich besonders klar. Da geht es ja dann darum, dass man für die Präsidentschaft betet und dass Gott das Land segnet und so weiter und so fort. Und das, glaube ich, können Sie gut gebrauchen. Und ja. So weiter. Ja, natürlich, dass Gott das Beste daraus macht und der Segen für den Leib Christi fließt. Und bin gespannt, auch wen wir sonst noch treffen werden da, weil da kommen sicher auch ein paar andere bekannte Leiter noch. Ne? Und ja, genau. Bei dem Gebetsfrühstück? Also es ist schon christlich geprägt, aber ich würde denken, dass bestimmt auch Juden eingeladen werden. Moslems, das glaube ich jetzt eher nicht. Weil die Einladung ist nicht vom Präsidenten ausgehend, sondern die Einladung, also dem Gebetsfrühstück jedenfalls, ist nicht vom Präsidenten ausgehend, sondern die Einladung geht praktisch von dem Breakfast Prayer Committee aus. Das ist so ein Komitee. Wir haben jetzt die Einladung auch schon bekommen. Das ist so ein Schreiben praktisch, wo die einfach einladen. Und die laden, denke ich, in erster Linie Christen, wahrscheinlich vielleicht auch Juden, das könnte sein. Aber ich glaube nicht, dass sie Moslems einladen, das glaube ich jetzt nicht. Vielleicht sind die als Beobachter dabei oder so, keine Ahnung. Aber das Ganze ist schon christlich geprägt. Das ist ja eine eigene Organisation, dieses ganze Prayer Breakfast. Ne? Dann die andere Sache am nächsten Tag, wo der Joshua dann Lobpreis leitet, das ist wohl sogar, so wie er gesagt hat, auf den persönlichen Wunsch von Trump, so gemacht worden, dass er möchte, dass da eben in diesem Ballsaal im Trump Tower den ganzen Tag Lobpreis gemacht wird, ne? Bevor dann der Ball ist abends. Ja. Ja, also der hat schon auch Seiten, die hier in den Medien nicht so kommen. Ne? Und, ja, genau. Und deswegen ist das praktisch eigentlich dann wieder direkte Einladung auch durch Trump, wobei der Joshua die Einladung bekommen hat, bevor überhaupt klar war, wer Präsident wird. Also hätte es ja auch sein können, dass er für Clinton spielt, nur er wusste ja schon durch den Traum, den er hatte, dass es der Trump werden würde. Ne? Ja, genau. Ja, spannend, ne? Das Jahr beginnt in Washington D.C. So ungefähr. Ne? Ja. Bin ich gespannt. Ja, natürlich. Yes. Ist klar. Ja. Aber. Genau, also Hamburg werden wir am 8. 9. Januar sein. Und deswegen würde ich, also genau, weil 17. Januar, da sind wir zwar noch da, aber wir fliegen am 18. Januar nach Washington und dann relativ früh. Und also so wie es aussieht momentan, wir haben es noch nicht gebucht, aber. Da würde ich eher sagen, wir machen den 10., oder? Das sind auch 4 Wochen wieder dazwischen. Da würde ich sagen, machen wir 10. Januar. Okay? Da hat der Vater Geburtstag. Aber der ist im Himmel. Der ist im Himmel. Am 10. Januar hatte auch meine Kindergartenfreundin Geburtstag. Ja. Sie heiraten wollte. Ah. Sie wollte. Gut. Super. Gut. Sehr schön. Von unserem Bauprojekt gibt es übrigens auch schon neue Entwürfe. Also wen es interessiert, ich habe es da, könnt ihr mal reinschauen. Es gibt jetzt veränderte Entwürfe. Wer noch reinschauen will zum Schluss, kannst du gern machen. Und ansonsten, genau, die sind heute gekommen. Ne? Und ansonsten sehen wir uns, genau, das ist schon das Erweiterungsding, ist das praktisch. Und ansonsten, genau, ansonsten sehen wir uns am Donnerstag. Halleluja. Also, Schlussgebet, streck deine Arme aus. Danke, Vater, für dein wunderbares, mächtiges Wirken. Danke für deine Herrlichkeit, Herr. Danke für deine Salbung, Herr. Danke, Vater, dass du bei jedem Einzelnen weiterwirkst, Herr. Danke wirklich für deine Glory, die stärker und stärker und stärker wird, Herr. Soll ich dieses Glory-Haus, diese Glory-Häuser, schon jetzt, alle die Häuser, die du geplant hast, dass sie schon jetzt prophetisch gefüllt werden mit Herrlichkeit, Herr. In Jesu Namen. Danke, Vater. Wirklich gefüllte mit der Herrlichkeit gefüllte Orte, Herr. Danke dafür, Jesus. Danke dafür, Vater. Wir preisen dich, Herr. Und ich danke dir, Herr, für jeden einzelnen Sohn und jede einzelne Tochter, für jeden einzelnen Jünger, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du mit jedem Einzelnen gehst, dass uns die Engel begleiten, behüten und beschützen, Herr. Danke, dass wir eine gewaltige Nacht und eine gewaltige Zeit haben werden, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Halleluja.